Hallo Toulouse. Und bonjour Hambourg. Und auch herzlich willkommen allen anderen Hörerinnen und Hörern da draußen. Katrin, Julia. Wir haben es geschafft. Ja, unglaublich. Nachdem wir letzte Woche schon gefragt wurden, ob wir überhaupt noch podcasten. Schöne Grüße an dieser Stelle an Biene hieß sie, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, wir podcasten noch. Wir haben nur keinen Termin gefunden, wo wir beide gesund genug waren, Zeit genug hatten und das alles nicht mitten in der Nacht oder so ähnlich. Ja, in der Tat. Aber es ist jetzt echt eine Weile her, ne? Vor Weihnachten, also zwei Ja. Monate, da müssen wir, also Asche auf unser Haupt, Genau, als du da müssen hier wir ein bisschen dran warst, arbeiten. oder? Als du hier warst, müsste Ja, es genau, gewesen das war sein. eine Live-Folge. Eieiei. Ich entschuldige mich auch gleich schon. Ich hüstel immer noch so ein bisschen vor mich hin, aber das ist jetzt keine Erkältung mehr. Das ist jetzt Heuschnupfen, das ist großes Kino. Nahtlos ineinander übergegangen und ja, es lässt sich nicht verhindern. Je mehr ich rede, desto mehr muss ich husten. Insofern müsst ihr da leider durch. Ich hoffe, es ist nicht zu krass auf der Aufnahme. Gelegentliches Hüsteln lässt sich nicht ändern. Ich werde vielleicht auch nochmal mit Bonbon-Tütchen rascheln und irgendwas einwerfen. Das schauen wir mal. Irgendwas einwerfen, das klingt aber auch fies. Naja, so Bonbons halt. Ja, schon klar. Genau, nein, nichts Schlimmeres. Sollen wir mal ganz normal anfangen? Was ist Mit dem Wetter denn meinst du? mit dem Wetter? Ja, das ist in der Tat sogar in Hamburg gut im Moment. Das ist krass. Aber fang du mal mit dem Wetter an. Wie ist es denn bei dir? Ja, das hier ist der offizielle Wetterforecast, der offizielle Wetterpodcast. Also wer sich über Stricken und Spinnen informieren möchte, sollte das vielleicht woanders tun. Nein. Also das Wetter ist hier seit bestimmt 2 Wochen unglaublich gut. Also heute, ich mag es kaum sagen, nicht, dass sich irgendjemand beschwert oder so, aber wir hatten heute, als ich nach Hause gefahren bin, 24 Grad. Es ist strahlend blauer Himmel, die Sonne scheint. Es ist hier richtiger Frühling ausgebrochen. Ich habe sogar unterwegs schon einen Magnolienbaum gesehen, der in voller Blüte steht. Okay, also ganz so krass ist es hier nicht, aber wir haben für Mitte Februar auch schon mit Temperaturen um die 15 Grad und auch 15 Grad im Schatten, je nachdem, wo man in Deutschland ist, ein Hauch mehr oder ein Hauch weniger und wir können immerhin blühende Schneeglöckchen und Krokusse und alles andere fängt an zu knospen. Also das so schlecht finde ich ist es hier nicht. Es ist nachts ziemlich kalt, aber tagsüber ist es tatsächlich für Ende Februar, finde ich, ziemlich warm. Global warming, here we come, huh? Ja, so ungefähr. Also ich würde sagen, zumindest im Moment, dieses Hochdruckgebiet, es ist sehr angenehm draußen. Es fühlt sich nicht nach Winterdepression an. Irgendwie ist es sehr angenehm. Ganz ehrlich, ich habe Sonntag, ich lag hier auf der Wiese an der Garonne, weil ich ein bisschen lernen wollte und das schöne Wetter genießen wollte zusätzlich. Ich habe meine Sommerklamotten rausgeholt. Ja, bei 24 Grad, Leinenhose. kein Wunder. Ja, am Sonntag waren es nur irgendwie 20, 22 Grad, aber ja, sag ich ja nicht nein, ne? Ja, aber ich bin heute Mittag ohne Jacke über den Firmencampus spaziert. Also das war auch schon ganz nett. Also ich würde sagen, der Frühling kann kommen. Wobei ich habe Ja. noch Skiurlaub vor mir. Insofern muss ich noch so ein bisschen mich gedanklich im Winter halten, sonst ist das mit dem Skiurlaub zu krass. Mal schauen. Ja, da habe ich auch echt Mitleid hier mit den ganzen Kollegen, weil hier sind ja Schulferien seit dieser Woche. Seit dieser Woche? Ja, seit dieser Woche. Und ein Teil der Kollegen, also diese Woche ging es wohl noch und am Wochenende, weil in den Pyrenäen ist auch sehr spät schon erst Schnee gefallen. Und jetzt sind halt einige, die wollen nächste Woche in die Berge mit den Kindern. Und da sind halt auch 10, 15 Grad. Also ich habe jetzt am Wochenende von Kollegen gehört, die sind im T-Shirt Skifahren gewesen. Auch nicht schlecht. Alles schmilzt halt alles, ne? Ja Also klar, also es ich bin fällt auch auch kein neuer gespannt, ob Schnee, wir es regnet dann Skifahren oder nur. nicht. Also wir werden sehen. Wir sind in Österreich und nicht ganz so hoch. Und naja, also wir werden einfach mal abwarten, wie es ist. Und zur Not gehe ich wandern. Also so ist es ja nicht. Da bin ich ja schmerzbefreit. Ja, und hier soll auch nächste Woche dann das Wetter noch schlecht werden dazu, ne? Also Wolken und Regen. Ja, also da sind so einige, die tun mir wirklich leid. Ja, da ist doch ins Büro gehen quasi eine gute Alternative. Ja. So gut, wie sie sein kann. So, vielleicht können wir mal zum Thema kommen, bevor noch irgendjemand abschaltet und sagt, ach je, das ist ja gar kein Handarbeitspodcast. Ach was, das waren jetzt 5 Minuten, das geht ja noch. Also da haben wir schon ganz andere Geschichten gehabt, Das glaube stimmt ich. allerdings. Ja, aber fang doch trotzdem mal an. Gibt's was, was fertig geworden ist bei dir? Ja, sogar ganze 3 Teile und Wow. größtenteils auch ziemlich schnell im Januar. Der Pulli, fangen wir doch einfach mal mit dem an, weil der hat ja auch noch ein bisschen Hintergrundgeschichte, als ich bei dir in Hamburg war. Der Pulli, das ist einer aus einem Rowan Magazin. Affection heißt der. Das ist dieser Pulli, darüber hatte ich die letzten Male, glaube ich, auch schon gesprochen. Mit einem Zopfmuster vorne drauf, so. Ja, also Zopfmuster, doch, mit einem Zopfmuster vorne drauf. Und aus relativ dicker Wolle, die ich in Amsterdam gekauft habe, als ich letztes Jahr da war. Und da hatte ich ja von vornherein immer schon mal ein bisschen vor- und zurückgestrickt, hatte die Ärmel ja aber soweit fertig und dann kam ich bei dir an und hatte auch schon einen guten Teil vom Körper gestrickt und war eigentlich ganz zufrieden so damit. Der sollte ja auch ein bisschen weiter sitzen. Und dann haben wir ihn ja glücklicherweise anprobiert. Also ich sage, wir haben ihn anprobiert, weil ich habe ihn anprobiert und du hast irgendwie mithalten geholfen und gucken. Ich Und erinnere mich. ja, dann haben wir festgestellt, es ist doch eher ein Sack geworden. Ja, es war definitiv also sehr großzügige Mehrweite. Ja, und zusätzlich hatte ich dann ja auch schon Angst, dass die Wolle nicht reicht und war schon am Hin und Her überlegen, ob ich denn jetzt noch einen Knäuel Wolle besorge. Was ich ja eigentlich auch nicht wollte. Und dann, ja, ich glaube, das waren eher so 15 bis 20 Zentimeter mehr Weite oder so. Naja, sagen wir 10 bis 15. Also es war schon recht weit. Ja, es war großzügig. Ja, und dann hat mich der Mut verlassen. Dann habe ich den Pulli angeguckt und dann sind wir nochmal ins Zwiegespräch gegangen. Und dann habe ich ihn, glaube ich, ich weiß gar nicht, war das der Abend noch? Ich Oder weiß es irgendwie die nicht nächsten mehr. Tage? Das kann ich Habe dir ich ihn nicht mehr einfach sagen. Ich war da ja geribbelt. leicht erkältungsbedingt vernebelt. Insofern Stimmt, ist meine stimmt. Erinnerung so vage. Ich weiß, dass wir das Ding anprobiert haben oder dass du ihn anprobiert hast mit meiner Hilfe, aber wann du das geribbelt hast, kann ich nicht mehr sagen. Ja. Oh ja, also ich war schon bis, ich glaube, kurz unter die Achseln, also so bis kurz unter die Stelle, wo dann die Ärmel mit auf die Nadeln gekommen wären. Aber ja, hilft ja alles nix, ne? Und dann habe ich ihn wieder ganz und gar auseinandergepult und habe den ganzen Körper geribbelt. Ja, und ich glaube, du hattest schon ganz ordentlich Fäden vernäht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nee, Fäden vernäht nicht. Ich hatte, dadurch, dass das ja reine Oder Wolle ist, schon auch ein zusammengenäht oder bisschen sowas. gefilzt. Aber hattest du nicht, aber Spitzbein. es war nicht in Runden gestrickt, sondern zusammengenäht. Irgendwas war doch, du Nee, musstest doch nee. irgendwas. Nee, ich hatte den ganz Ach normal in so. Runden gestrickt. Das war dann einfach nachher nur so ein großer Bobbel, dass der nicht mehr auf den Wickler passte. Ich musste dann von Hand weiterwickeln. Ach stimmt, ja. Sowas. Irgendwas war komisch auf jeden Fall. Ja, weil ich wollte das dann auch nicht wieder auseinandernehmen, weil wenn man das einmal zusammengefilzt hat, warum dann, ne, wieder Ja. auseinander machen? Nee, dann habe ich also schicksalsergeben, möchte ich fast sagen, den Pulli wieder gerippelt. Naja, aber es bringt ja nichts, ne? Also zum einen, wenn man dann keine Wolle hat, also wenn die Wolle nicht mehr reicht und der nicht fertig wird oder ich dann neu noch dazu kaufen müsste und er dann aber eh zu weit ist, das bringt ja alles nichts. Das bringt ja hinten und vorne nichts. Also, Ziehst du ihn ja vor allem auch nicht an und dann ist es doppelt ärgerlich. ja, das ist halt das Ding. Und als ich es dann neu gestrickt habe, ging es auch ganz fix. Also mit so 10, 15 Zentimeter weniger Umfang. Jo. Klar. Und siehe da, plötzlich reicht auch die Wolle. Ja, ich musste dann ja nur ein bisschen das Muster umstricken. Also das Muster ein bisschen umschreiben, weil ich natürlich entsprechend weniger Maschen brauchte. Und ja, wie gesagt, dann ging es aber relativ flott. Dann hatte ich das Muster ja auch schon verinnerlicht. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, bei dir. Nee, alle Teile auf die Nadel genommen habe ich da nicht, aber es ging dann einfach relativ fix. Ich meine, ich war auch mit 5 mm Nadeln unterwegs, das dauert ja dann nicht mehr lange. Irgend sowas, genau. Was ich aber auch nicht mehr erinnere, Entschuldigung, hat sich die Maschenprobe so verändert im Vergleich zu deiner Maschenprobe oder war einfach das Ding für so viel Mehrweite angelegt, dass es zu groß geworden ist? Weil theoretisch sollte sowas ja nicht passieren, wenn man eine Maschenprobe macht, aber praktisch ist es ja immer so eine andere Sache. Ja, das weiß ich gar nicht mehr genau. Ach Vielleicht so. habe ich das auch einfach ausgeblendet, weißt Das kann auch du? sein. Ist ja auch jetzt schon mindestens 2 Monate her. Nee, über 2 Monate ist es her. Weil es war vor Weihnachten, dass du Ja. hier warst. Ja. Und jetzt ist schon Ende Februar. Eieieiei. Ja, ich habe geguckt, wir haben das letzte Mal am 22. Dezember aufgenommen und da war ich noch ganz frohen Mutes. Da habe ich, glaube ich, erzählt, dass ich da froh dabei bin und dass es gut vorwärts geht. Und dann am nächsten Tag oder so haben wir ihn dann anprobiert und wieder auseinandergenommen. Tja, Ja. Ja, aber dann ging es eigentlich auch ganz schnell. Also ich bin ja dann zwischen Weihnachten und Neujahr schon wieder zurück nach Toulouse und hab dann die freien Tage auch ein bisschen genossen, ein bisschen entspannt, Ruhe, gar nicht so viel gemacht, dafür aber viel Strickzeit gehabt. Und der Pulli ist dann, glaube ich, Heiligabend, sage ich schon, Silvester war, glaube ich, noch nicht fertig, aber am 1. oder 2. Also wirklich gleich Anfang des Jahres habe ich den dann fertig gehabt. Und weil ich wollte den dann natürlich auch fertig haben und habe den dann auch sofort getragen. Also selbst die Tragefotos sind sozusagen nach den ersten paar Tagen Tragen entstanden, weil ich, naja, ich war dann einfach glücklich, dass der fertig war und der ist schön und warm und sitzt gut und es kam dann hier auch so ein kleiner Kälteeinbruch in Toulouse. Man mag es kaum glauben bei den aktuellen Temperaturen und deswegen hat er auf den Tragefotos auch ein bisschen Tragefalten, aber gut, ist halt so. Das macht nichts. Die hat er ja Ja. auch, wenn du ihn ansiehst. Insofern ist also Ja, nur eben. richtig. Ja. Ich bin jetzt so ein bisschen hin und her gerissen. Manchmal wünschte ich mir, er wäre noch so 3, 4 Zentimeter länger. Hättest du noch Wolle, um ihn zu verlängern? Ein bisschen ja, aber der ist halt von unten gestrickt. Und dadurch, dass dieses Zopfmuster ja auch auf die Rippen aufsetzt, auf das Rippenbündchen unten, habe ich irgendwie auch wenig Muße, das jetzt abzutrennen. Dann müsste ich ja auch einen vollen Repeat dran stricken. Das stimmt natürlich. Also wenn die Wolle für einen vollen Repeat reicht, du könntest ja theoretisch das Bündchen Ja, abmachen. aber ein voller Repeat ist halt schon richtig lang, ne? Also ich habe 3,5 Repeats für die komplette Körperhöhe. Ja, das ist zu viel. Und wenn du einfach nur sozusagen so den Anfang des Zopfmusters hochstrickst, dass es noch so ein bisschen so wie so Säulen sind. Es ist ja in der Mitte dieser relativ große, also ich will jetzt so sagen Diamant, weißt du, Ja. diese Raute. Und wenn du so einen halben Das. machst, wie am anderen Ende? Ja. Oh, ich sehe schon, meine Vorschläge sind nicht so deins. Ich trage ihn ja auch so, so ist es ja nicht. Also ich finde immer so ein Indikator, dass ich was tun muss, ist, wenn ich ihn nicht trage. Aber ich habe den Pulli im Januar tatsächlich relativ viel getragen. Ja, dann ist doch eigentlich alles gut. Ich sage ja nur, also angenommen, er wäre noch länger, dann wäre er noch besser. Na Und das ist gut, ja dann auch okay. kaum auszuhalten, weil er ist ja so schon gut. Verstehe. Ja. Willst du sonst mal dazwischen springen? Das kann ich machen, aber mir ist auch nicht so wenig. Insofern, wir können es aber abwechseln. Dann schonen wir nämlich deine Stimme und gönnen ihr zwischendurch immer mal eine Pause, dachte Das ich. ist ein guter Plan. Pass auf, dann wechseln wir ab. Das erste, was dieses Jahr bei mir fertig geworden ist, ist der Street Art Cowl. Das ist ein Design von Sarah Shearer. Das ist der zweite davon, den ich gestrickt habe. Den ersten hatte ich mit der Cormo-Wolle gestrickt, die ich in Rhinebeck gekauft habe vor einem Jahr ungefähr. Und jetzt habe ich den gestrickt aus Donegal Tweed, was ich bei Fabula Rasa gekauft habe. Das ist ja so ein Grau mit lustig bunten Nupsis drin. Und es gefällt mir gut. Ich fand halt diesen Kaul ganz schön und dachte mir, in Grau kann ich noch einen gebrauchen. Und der war, als wir das aufgenommen haben, war der schon fertig gestrickt, aber noch nicht gespannt, vernäht und sonst was. Das war also dementsprechend quasi ein Selbstläufer nach der Aufnahme. Und Hattest ja. du den nicht sogar schon als fertig angegeben? Ich weiß es nicht. Ich habe das hier geschrieben, ist fertig gestrickt, aber ich hatte auch Mitte Januar, als wir eigentlich aufnehmen wollten, die Shownotes schon angefangen zu überarbeiten. Jetzt weiß ich nicht, ob das noch der Stand von vor Weihnachten ist oder ob das schon der Stand von Mitte Januar ist. Das kann ich Hm. gerade nicht mehr rekapitulieren, ohne jetzt wild rumzuklicken und in dem Projekt Ja, zu nicht. gucken, wann ich ihn fertiggestellt habe. Aber ist egal. Auf jeden Fall ist er jetzt fertig. Das Einzige, was noch fehlt, ist tatsächlich ein fertiges Foto, weil ich hatte letztens eine Fotosession gemacht und genau das Ding nicht fotografiert. Und noch ein anderes kleines Teil ist, was ich fertiggestellt habe, völlig anderes Thema. Ich habe für unsere Chorkonzerte ein schwarzes, bodenlanges Kleid, ist so ein Jersey-Stoff. Und ist halt super unpraktisch, wie Damenkleider halt so sind, insbesondere die eleganten, da sind halt keine Taschen drin. Und wenn man halt für so ein Chorkonzert auf der Bühne steht, ist es schon ganz praktisch, wenn man irgendwo mal einen Bonbon hinstecken kann. Wir haben jetzt einige, die stecken sich die in den Ausschnitt oder die haben ein Oberteil und einen Rock an und klemmen die sich in den Rockbund, aber also dann halt in so ein kleines Tütchen oder so. Aber das finde ich irgendwie alles, da muss man sich halb ausziehen auf der Bühne, das ist irgendwie doof. Also es sieht nicht gut aus und irgendwie finde ich, lenkt es auch ab. Und dann habe ich gesagt, also es muss möglich sein, es ist so ein Jersey-Ding, da kann ich doch wohl eine Tasche reinnähen. Und habe dann tatsächlich, nachdem ich so genervt war im Herbst, also wir haben uns umgezogen während des Konzerts in der ersten Hälfte, anders als in der zweiten Hälfte. In der ersten Konzerthälfte hatte ich eine Hose an, da hatte ich eine Tasche. Und bei einem der ersten Konzerte habe ich dann in der zweiten, habe ich neben den Männern gestanden. Das war auch okay, weil da konnte man in der zweiten Hälfte die Bonbontasche dezent in das Jackett, in die Jackettasche vom Herrn neben einem stecken. Aber das Glück hatte ich nur bei einem Konzert. Beim zweiten dann nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, im Januar haben wir noch ein Konzert. Da muss was passieren. Und habe mir dementsprechend noch, habe mich hingesetzt und habe so quasi last minute vor dem Konzert noch versucht, eine Tasche in die Seitennaht einzubauen. Das hat Ich geklappt. stell mir gerade vor, wie du auf der Bühne stehst und in der Tasche deines Nachbarn Nee, wühlst. das natürlich nicht, aber dann kann man den so dezent anstupsen und der greift da einmal rein und reicht einem die Bonbontüte rüber oder so. Also das geht schon. Oh, jetzt hast du mein Bild kaputt Ja, gemacht. Entschuldigung, aber da kann ich auch in Das meinem eigenen war so Ausschnitt schön in wühlen, meinem oder? Kopf. Wie Dann kann bitte? ich rein für die Optik auch in meinem eigenen Ausschnitt wühlen. Ja, das stimmt schon. Aber das war in meinem Kopf, war das so wunderbar. Ja, na, die fanden das auch sehr lustig, die Herren. Genau, und dann habe ich das also in meinen, habe ich mir dann eine Tasche in die Seitennaht genäht. Die beult ein bisschen, aber ganz ehrlich, niemand sieht mich in dem Kleid wirklich aus der Nähe. Da ich relativ groß bin, stehe ich im Zweifelsfall nicht in der ersten Reihe. Und insofern ist es nicht dramatisch, wenn die Tasche ein winziges bisschen die Seitennaht aufbeult. Also ich hatte, Tini war ja dann auf dem Konzert in Kiel, wo ich das so anhatte. Und die meinte auch, nee, alles gut, kein Problem, kann nicht so rumlaufen. Und Tini kennt sich ja ein ganz bisschen aus mit Nähen im Vergleich zu mir. Insofern, Tini hat es abgesegnet, damit bin ich dann zufrieden. Und sozusagen das erste Mal, dass ich in ein gekauftes Kleidungsstück eine Tasche eingenäht habe. Und das, ja, war ich ganz stolz auf mich. Dann mach doch mal weiter. Ja, ich dachte, du hast so viel. Ja, ich habe so viel, also ich kann noch irgendwas sagen, genau. Genau, und Ich kann noch irgendwas sagen. ich muss gerade meine Liste durchschauen. Nee, Lachen ist auch nicht gut zum Husten. Genau, ich habe noch, die habe ich auch schon im MMM-Thread gezeigt, aus so einem Dry-Oil-Skin-Rest, den mir eine Freundin geschenkt hatte, die sich eine Tasche genäht hat. Und ich meine, da hast du noch irgendwie so einen Mini-Rest zum Rumprobieren übrig. Und dann habe ich da so zwei kleine Mini-Reißverschlusstäschchen genäht. Die haben so ja etwas mehr als Scheckkartengröße vielleicht. Also wirklich winzig. Aber ich wollte einfach mal gucken, wie sich das Material vernäht. Und es vernäht sich gut und es macht Spaß. Und ich finde, es ist ein ganz angenehmes Material. Und habe mir jetzt zusammen mit Diana, hallo Diana, schöne Grüße, Nachschub bestellt und eine etwas größere Menge. Noch ist es allerdings bei Diana, weil es mit dem heutigen spontanen Treffen leider nicht funktioniert hat. Und ja, das muss ich noch irgendwie mir einsammeln gehen bei Diana, aber das kriegen wir wohl hin, dass wir uns irgendwie nochmal treffen. So. Die anderen Sachen erzähle ich hinterher. Jetzt darfst du nochmal. Dann habe ich ein Projekt rausgekramt. Ich möchte einfach tatsächlich so ein paar angefangene Projekte noch beenden und vielleicht lege ich jetzt auch zur Sicherheit mal wieder mein Projekt zur Seite, weil ich merke, ich muss mich da ein bisschen konzentrieren. Dazu kommen wir dann gleich. Das Projekt, das man auf unserem Bannerfoto für das Blog, für das Shownotes-Blog sieht, die habe ich ausgegraben. Also die liegen schon länger bei mir, schon das ganze letzte Jahr eigentlich an der Couch und immer mal wieder raffe ich mich auf, so alle paar Monate. Und also es sind übrigens Fäustlinge, sollte ich vielleicht dazu sagen. Ja, total praktisch jetzt bei 24 Grad. Hey, ich habe die getragen, also nicht bei 24 Grad. Aber also das sind Fäustlinge aus Possumwolle und dann auch noch mit Fair-Isle-Einstrickmuster, also schön kuschelig und warm. Die hast du noch in Hamburg angefangen, oder? Die habe ich, meine ich, noch in Hamburg angefangen. Das ist Wolle, die du mir sozusagen geschenkt hast im Tausch gegen, was haben wir denn gemacht? Wir haben gefärbt. Du erinnerst dich? Ich erinnere mich. Und ich wollte schon immer mal so Possumwolle oder sowas oder irgendwas Kuscheliges verstricken und dachte aber, ja nee, aber so viel Geld gebe ich ja jetzt nicht für so ein winziges Knäuelwolle aus. Aber das sind dann immer so super Geschenke, finde ich. Genau, und dann hattest du mir da nämlich Wolle noch zur Verfügung gestellt, weil irgendwie hatten wir Genau. noch Lust, mehr zu färben und aber nicht mehr genug, was wir rein, also ich hatte nicht mehr genug, was ich reinwerfen konnte. Und dann hast du aus deinen Vorratskisten noch irgendwas rausgezogen und dann habe ich dir im Austausch hinter die Wolle gekauft. Richtig, da war was. Ja, aus meinen fast unendlichen Vorratskisten, über die wir jetzt den Mantel des Schweigens hüllen wollen an dieser Stelle. Habe ich irgendwas gesagt? Nein. Nein, nein, nein, nein, alles gut, alles gut. Es gibt hier nichts zu sehen, bitte gehen Sie weiter, bitte gehen Sie weiter. Und man mag es kaum glauben, das war auch. Naja, ich bin dann, wie gesagt, aus Hamburg zurückgekommen und hatte dann auch den Pulli beendet, ja, und hatte dann so richtig Motivation, Sachen zu Ende zu bringen. Weil ich möchte dieses Jahr, also wie jedes Jahr, sowohl meine WIPs ein bisschen abbauen, als auch, also meine angefangenen Projekte und auch, wenn es irgendwie geht, mein Stash. Und im Rahmen der Jahresziele, also wir machen ja beide bei der MMM und ich weiß nie, was das heißt, Maschen, Motivation, Meilensteine, irgendwie Meilensteine, so. Motto und Motivation, glaube ich, ja. Motto-Monate, Motivation, kann das sein? Also, Warte, ich klicke einmal ganz kurz, weil ich habe es ja offen. ich glaube, jetzt haben wir schon 4 oder 5 M's. Das passt schon. Also jedenfalls irgendwie so Motivation, 2000. Meilensteine und Motto-Monate. Super. Und das ist ein Thread in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe, wo Katrin und ich beide unterwegs sind, wo wir uns Jahresziele setzen, einfach ja so aus dem Community-Gedanken heraus, weil man ja, wenn man dann Sachen ausspricht, dann, also zumindest mir geht es so, das ist dann für mich so ein bisschen mehr Commitment. Also ich fühle mich dann eher dazu angehalten, das auch zu machen. Und im Rahmen dieser MMM-Aktion hatte ich dann so meine Jahresziele formuliert und auch festgestellt, dass wie auch immer, obwohl ich Projekte beendet habe und auch mehr als ich angeschlagen hatte eigentlich, dass ich trotzdem irgendwie mit mehr Works in Progress geendet bin. Also das hat sich mir alles nicht erschlossen. Und da habe ich beschlossen, jetzt muss hier mal was passieren und habe dann eben genau diese Handschuhe rausgegriffen, weil es war ja auch nicht mehr viel dran zu tun. Also mir fehlte noch der zweite Daumen und also der erste Handschuh ist vollkommen fertig gewesen, inklusive Fäden vernähen und alles. Und am zweiten Handschuh fehlte noch die Spitze, also noch so 4, 5 Reihen Fair-Isle-Muster, dann die einfarbige Spitze und der Daumen und Fäden vernähen. Also so Ja, banal. überschaubar. Eigentlich. Ja, denkt man, ne? Und dann habe ich mich hingesetzt und ich weiß gar nicht, Podcast gehört oder irgendwas geguckt oder so, einen Film und habe das einfach gemacht. Sehr gut. Hat auch nicht lange gedauert, Und muss man ja der wahrscheinlich auch nicht Fairness viel halber getan, sagen. oder? Nein, überhaupt nicht. Hat gar nicht gebohrt. Ach so, das war was anderes. Ja. Und dann hatte ich tatsächlich diese Handschuhe endlich fertig. Und ich liebe sie heiß und innig. Und ja, ich habe sie tatsächlich auch im Januar viel getragen, weil, wie gesagt, wir hatten da so einen Kälteeinbruch. Und selbst wenn es nur beim Autofahren ist, weißt du, das Lenkrad, das wird dann einfach irgendwie doch arg kalt. Und ich habe meine Handstulpen sonst. Die sind schon okay. Aber wenn es so richtig frisch ist, sind Fäustlinge schon schön. Und nun weiß ja auch jeder, dass ich eh eine Frostbeule bin. Und deswegen kann man auch in Südfrankreich, wenn man so 0 Grad hat, oder wir hatten zum Teil tatsächlich sogar Frost, dann darf man auch mal mit Fäustlingen rumlaufen, oder? Ja, natürlich. Und ich finde tatsächlich auch immer, dass in Frankreich die Häuser schlechter isoliert sind als hier und die Heizungen auch irgendwie nicht so super duper funktionieren. Also ich finde, dadurch, dass es eben selten so richtig kalt wird, sind die Häuser und die Einrichtung einfach nicht so auf Kälte eingerichtet. Wobei ich die Handschuhe jetzt nicht drin getragen habe, Nein, ne? aber ich Nur um finde, das nochmal dadurch klarzustellen. friert man aber schneller und irgendwie ist, also ich finde, Selbst wenn es nicht so kalt ist, wie es hier im Norden manchmal ist, friert man trotzdem schneller, weil es einfach nicht so gut geheizt und nicht so gut isoliert ist. Also insofern finde ich das mit dem Frieren durchaus völlig legitim. Ja. Ja, das war Projekt Nummer 2. Möchtest du noch mal reinspringen? Ja, das kann ich gerne machen. Falls ihr euch vorhin über komische Geräusche gewundert habt, ich musste noch einen Gedanken aufschreiben. Ich habe mir jetzt noch was eingefallen, was ich gleich in die VIP-Sektion sozusagen einfügen musste. Das wollte ich nicht vergessen, deswegen habe ich das schnell getippt in die Shownotes. Genau, und ansonsten bin ich nämlich fertig geworden mit meiner Yall-Jacke. Die ist ja ein Design von Amy Herzog aus dem Custom Fit System sozusagen. Die hatte ich vor einem Jahr ungefähr angeschlagen und dann irgendwann festgestellt, dass es irgendwie alles nicht passt und Maschenprobe und Ergebnis passten so gar nicht zusammen und ich habe nochmal die Maschenprobe gezählt und ich habe nochmal das gezählt, was ich da hatte und es passte irgendwie hinten und vorne nicht und dann habe ich sie gefrustet aufgeribbelt und habe die Gelegenheit genutzt, nochmal die Wolle alle zu waschen, weil es eben auch verschiedenfarbige Stränge waren, was dann sich auch als schlau herausgestellt hat, weil die alle ein bisschen ausgelaufen sind farblich. Und ja, habe das dann irgendwie, weil dann plötzlich der Winter rum war und mir für eine Jacke in DK-Weight das Wetter zu warm wurde. Letzten Sommer, ihr erinnert euch, wir hatten monatelang 30 Grad gefühlt. Da habe ich dann irgendwie gesagt, okay, jetzt passiert da nichts dran. Und ich konnte mich auch nicht aufraffen, mich mit diesen Maschenproben zu beschäftigen. Und es war irgendwie alles doof. Und dann habe ich das irgendwie im November, Dezember, da war ich ja zwischendurch irgendwie gefühlt von Mitte November bis Weihnachten krank und bin die Erkältung nicht losgeworden, beziehungsweise sie kam immer wieder oder eine neue kam immer wieder dazu und was auch immer. Und dann habe ich irgendwann genug Zeit gehabt und der Kopf war nicht ganz so Matsche. Und dann habe ich mich da dran gemacht und das mit der Maschenprobe nochmal ausgezählt. Und ja, da ich es dann geschafft habe, zwar den Januar gesund zu überstehen, aber im Februar gleich mir die nächste fette Sache einzufangen, habe ich dann letztendlich das Ding im Februar ziemlich zügig fertig gestrickt, weil ich nochmal eine Woche zu Hause verbringen durfte. Mit vereiterten Nebenhöhlen war ganz spaßig. Und insofern, ja, also es ging gar nicht, also arbeiten ging nicht und dann habe ich beschlossen, dann kann ich auch stricken und das ging dafür ziemlich gut. Und ich wusste halt nicht, wie weit komme ich mit der Wolle, wie lang können die Ärmel werden und dann habe ich halt tatsächlich die Wolle, für die dann noch übrig war, für die Ärmel halbiert. Ich habe das ja aus verschiedenfarbigen Knäueln gemacht und habe halt jedes Knäuel halbiert und habe dann halt mit meinen Streifen, ich hatte ja so eine Streifenanleitung irgend so für so eine Zufallsstreifenverteilung, frag mich nicht mehr, wie das hieß, das habe ich in den Projektnotizen, steht das drin, irgendwas mit Jam im Namen ist die Website Biscuit and Jam oder so ähnlich. Die haben einen Random Stripe Generator. Und da hatte ich mir halt entsprechend der Verteilung, der Gewichtsverteilung der Wolle und der voraussichtlichen Reihenzahl, die ich brauchte, eben ausgeben lassen, was dann eine gute zufällige Verteilung ist, damit es von den Mengenverhältnissen passt. Und habe das dann, nachdem ich die beiden Vorderteile und das Rückteil fertig hatte und noch quasi unten ein Bündchen dran musste und der Schalkragen, also Schalkragen, der Kragen dran, hatte ich halt noch Wolle übrig für die Ärmel und habe die dann halt halbiert und geguckt, wie kriege ich die auf die Streifen aufgeteilt und habe halt gehofft, dass es zumindest reicht für die Armkugel, dass ich es unten schließen kann. Und dann ging es tatsächlich auch noch ein bisschen länger, sodass mir jetzt die Dinger mit den Ärmelbündchen auch bis fast an die Ellbogen reichen. Also es ist tatsächlich noch eine Cool. Halbarmjacke geworden. Was ich aber ganz cool finde, weil dadurch ist sie nicht zu warm. Ich habe bewusst auf Knöpfe und Knopflöcher verzichtet, weil ich mache das eh nicht zu, das ist viel zu warm. Bei uns im Büro sind es immer mindestens 24 Grad. Ich weiß da schon immer nicht, wie ich im Winter was anderes als ein Langarmshirt anziehen kann. Insofern, ja, es lädt nicht gerade dazu ein, Oberteile zu stricken, weil ich sie sowieso nicht anziehe. Und ja, die Jacke ist fertig. Und seit die Jacke fertig ist, haben wir gefühlt nur noch 15 Grad draußen oder so ähnlich. Und dementsprechend kann ich sie noch nicht mal morgens auf dem Weg anziehen, weil irgendwie ist es da auch schon zu warm. Und Na, einfach deswegen, Stadtjacke dann vielleicht. ja, das ist dann tatsächlich, ich habe sie tatsächlich einmal einen Nachmittag angezogen. Als es relativ warm war, habe ich dann ein Langarmshirt, diese Halbarmstrickjacke und eine Jeansjacke darüber angezogen. Das war dann tatsächlich mittags okay. Je später der Nachmittag wurde, desto grenzwertiger wurde das dann. Aber irgendwann war ich dann ziemlich durchgefroren. Aber das war dann, als ich schon fast auf dem Heimweg war. Genau, aber ansonsten sehr cool. Ich bin ganz zufrieden damit. Ich habe noch keine Fotos ins Projekt gestellt. Ich habe aber schon welche gemacht. Als es mal wieder so schön war und als es tatsächlich an einem Wochenende auch schön war, habe ich die Gelegenheit genutzt und war mit meinem Mann unterwegs spazieren und dann haben wir da bei der Gelegenheit ein paar Fotos gemacht und die muss ich jetzt mal vom Handy holen und ein bisschen sichten, weil mein Mann irgendwie den Finger nicht vom Auslöser quasi gekriegt hat. Und muss da ein bisschen sortieren, weil ich will nicht 30 Fotos online stellen, muss da mal ausmisten und dann kann ich davon auch mal das eine oder andere online stellen. Könnt ihr auch sehen. Und ich bin tatsächlich sehr zufrieden, das mit dem Custom Fit ist super, die passt wirklich richtig gut. Also da bin ich, ja, also dieses Custom Fit ist echt cool für mich, weil ich einfach es mag, wenn Dinge ein bisschen Taille haben und Jacken in etwas größeren Größen haben die so selten und mit mehr Weite geht eben gar nicht bei mir. Dann sehe ich irgendwie einfach nur hochschwanger aus und unförmig, aber nicht irgendwie, ist nicht vorteilhaft und deswegen möchte ich was mit Taille und das ist halt relativ schwierig, beziehungsweise mir zu aufwendig, es mir selber zu rechnen. Bin ich ja ganz ehrlich. Und dann bezahle ich lieber ein bisschen mehr für die Anleitung und lasse das jemand anderen ausrechnen, der mir nur sagt, welche Maße er braucht, weil die kann ich relativ einfach ermitteln. Die habe ich ja schon und dann. Ich bin mit dem Pulli ja schon sehr zufrieden. Den ziehe ich allerdings tatsächlich sehr selten an, einfach weil ich nie Pullis anziehe, wie ich festgestellt habe. Das ist ja jetzt aber auch keine Neuigkeit, ne? Nee, aber es ist tatsächlich irgendwie, und ich habe den ja schon aus, das ist ja so Light Fingering, der ist ja auch nicht wirklich warm, aber ja, ich weiß auch nicht. Wir sind mehrfach umgezogen bei uns. Wir sitzen in mehrere, also unsere Firma ist auf mehrere Gebäude verteilt und je nachdem, in welchem Gebäude man sitzt, ist es tatsächlich auch manchmal etwas kühler. Aber ich sitze halt in den letzten Jahren nur noch in Gebäuden, die nicht mehr so kalt sind. Und ich kann da nichts Warmes anziehen, außer einem Shirt. Also so vielleicht im Frühsommer, wenn es eigentlich draußen schon T-Shirt-Wetter ist und drinnen noch nicht richtig warm und es keine Heizung mehr gibt. Das könnte der Moment sein, wo ich das Ding anziehe. Ja, dafür muss man auch stricken, auf Genau, jeden für Fall. die 3 Wochen so ungefähr. Also ich weiß es noch nicht. Naja, wie dem auch sei. Habe ich sonst noch irgendwas? Ja, ich habe ein Sofakissen gewebt. Das, Oh ja. genau, hattest du, weiß ich nicht, ob ich dir das gezeigt habe, als du hier warst, das auf dem Webrahmen. Das weiß ich auch nicht mehr, muss ich gestehen. Aber ich habe irgendwo ein Foto gesehen. Das muss im MMM gewesen Ja, sein. genau, das habe ich im MMM gezeigt. Ich habe das im Januar auf dem Webtreff, nee, ich war vorher schon fertig mit Weben. Und dann ist Diana Mannes dort hier mitgekommen zum Webtreff und wir haben einen kleinen Tausch gemacht. Sie hat sich an meinen Webrahmen gesetzt und die noch übrige Kette sozusagen, die nach dem Sofakissen da war, weiter bewebt. Und ich habe dafür ihr Bandwebgerät, ihre Oh, Inklet oder wie das Ding heißt, genutzt und Inkelum? Inkelum, wie auch immer, genau. Auf jeden Fall hat sie das Teil mitgebracht und da hatte sie aber keine Lust zu. Und dann haben wir halt jeweils am Gerät der anderen was gemacht. Und genau, das ist das, was ich gerade noch in meine angefangenen Projekte aufgenommen habe. Das ist nämlich noch nicht fertig geworden. Und genau, nachdem wir dann sozusagen in Gemeinschaftsarbeit, erst Diana und an dem Sonntag ist die Kette dann nicht fertig geworden, dann habe ich irgendwie an dem Abend noch den Rest abgewebt. Das ging dann relativ zügig. Und dann habe ich danach das eben runtergenommen, gewaschen und alles. Und dann ja, musste das Ganze nur noch zusammengenäht werden. Und ich habe eine Kissenfüllung besorgt in einem bekannten Möbelhaus. Und ja, habe das Ding gefüllt und jetzt liegt es auf dem Sofa und es sieht ziemlich cool aus. Und ein Foto gibt's, ja, Projektfoto ist verlinkt und beziehungsweise das Projekt ist verlinkt. Und ich denke, einige haben das auch schon im MMM-Thread gesehen. Und ja, ich bin damit sehr glücklich. Dann habe ich noch ein winziges Ding, zu dem ich nicht viel sagen darf. Und dann kannst du noch mal reden, vielleicht. Ja, aber so winzig ist es ja gar Genau, nicht. so winzig ist es nicht, aber ich darf nicht so viel dazu sagen. Also ich habe, was ich sagen kann, Sarah Shearer, die auch als Imagined Landscapes unterwegs ist, hat ja so ein paar Gnome, also Wichtel-Anleitungen rausgebracht und jetzt angekündigt, dass es im März einen Mystery Gnome Along gibt, also ja, ein Mystery-Wichteln sozusagen, wo man in 3 oder 4, nee, es sind 4 Hinweisen innerhalb von 4 Wochen entsprechend dann diesen Gnome zusammenstrickt. Und ich war eine der Teststrickerinnen für die deutsche Variante. Und habe das gestern Abend fertig gestrickt. So viel kann ich euch sagen. Ich bin auch total begeistert. Ich darf euch leider nicht sagen, wie es aussieht. Und zeigen darf ich es euch auch nicht. Aber ich kann euch sagen, falls ihr überlegt, mitzumachen, ich finde das Teil total niedlich. Und ich würde sagen, es lohnt sich. Macht gerne mit. So viel kann ich, glaube ich, an dieser Stelle an Werbung machen für dieses Thema. Ich habe nichts davon, außer dass ich irgendwann die Anleitung dann, wenn sie fertig ist, in meinem Posteingang habe. Aber dafür, dass ich Werbung mache, kriege ich nichts. Das ist pure persönliche Begeisterung. Das war's zu meinen fertigen Projekten, glaube ich. Okay, dann bin ich jetzt Du dran, bist ne? jetzt dran, oder du Ich siehst bin schwer gerade total beschäftigt aus. versunken. Ja. Ich habe dich auch schwer atmen gehört. Ich hoffe, das ist nur in unserem Skype und nicht auf der Aufnahme. Es klang sehr Das hoffe ich auch. konzentriert. Das sehen wir dann. Also ansonsten wundert euch nicht, ich habe keine Herzattacke oder dergleichen. Ich bin einfach nur schwer beschäftigt gewesen. Und jetzt wird es witzig, meinem dritten fertigen Projekt. Haha. Ich habe auch in einem Anfall geistiger Umnachtung, muss ich letztendlich sagen, ein Projekt angefangen im tiefsten Winter, wenn es dunkel ist, mit einem Strang Wollmeise. In so dunkelwaldgrün. Ich habe jetzt die Farbe gar nicht griffbereit. Ich bin da auch schlecht, ich kann dir nicht helfen. Macht Ja, nichts. es ist wirklich so ein ganz tiefes, dunkles, relativ kaltes Waldgrün, würde ich sagen. Bei Bedarf kann ich die Farbe noch nachliefern. Und Steht doch ich bestimmt habe in deinem daraus. Projekt, oder? Ja, aber da komme ich ja jetzt nicht ran. Nee, aber das kann man da ja nachlesen, wen es interessiert. Ja, genau. Das stimmt, das steht da drin. Und ich hatte da eine Maschenprobe, also was ich stricken wollte, das ist so eine Art Kaul, den man sich dann aber auch über den Kopf ziehen kann. Sky Komisch heißt das Ganze. Und ich habe das schon eine Ewigkeit in meiner Queue, fand das halt total schick, dachte immer, ja, okay, das ist so ein Teil, das macht man dann und dann weiß man nicht, was man damit machen soll. Aber ich habe es ja jetzt fertig und ich liebe es heiß und innig. Es ist nur ein Tick zu weit, also, naja gut, aber dazu gleich mehr. Es ist also aus Wollmeise und ich hatte dann eine Maschenprobe gestrickt, oder ne, Maschenprobe gar nicht, ich hatte dann einfach nur geguckt, wie die meisten Leute diese Wolle verstricken, also mit welcher Nadelstärke. Da muss ich ja auch nochmal sagen, ein Hoch auf die Ravelry-Suche, ne? Ich bin dann auf die Projekte gegangen, hab das runtergefiltert auf diese Wolle. Und dann sieht man ja in der Suche auf der linken Seite, wie viele, also da hat man ja unendlich viele Suchmöglichkeiten, unter anderem auch die Nadelstärke. Und dann siehst du immer, wie viele Projekte in der jeweiligen Nadelstärke schon gestrickt sind. Und dann habe ich einfach gaußsche Verteilung sozusagen geguckt, wo ungefähr der Schwerpunkt liegt und habe dann dementsprechend meine Nadelstärke ausgewählt. Habe dann angefangen. Und fand es aber dadurch, dass ein Zopfmuster drin ist. Also es ist ein, ja, wie beschreibe ich das? Man strickt. Also, nee, ich bleibe erstmal bei der Nadelstärke, ne? Also Stück für Stück. Machen wir Stück für Stück. War dann aber durch das Zopfmuster, war mir das alles zu eng und dann hatte ich auch mal wieder Befürchtung, dass die Wolle nicht reicht. Ich erkenne ein Und Muster, ehrlich gesagt. ja, Yarn-Chicken, aber sowas von. Und meistens reicht es dann ja trotzdem irgendwie. Na, jedenfalls hatte ich also dann angefangen, war irgendwie mit dem ersten Repeat auch schon durch und war aber ein bisschen unglücklich, wie das alles so, das war mir ein bisschen zu eng und wie gesagt, Befürchtung, dass die Wolle nicht reicht und Wollmeise ist ja schon relativ eigen, also von. Ich muss mal kurz Was auch rascheln und immer einen man. Bonbon in den Mund Ja. werfen. Entschuldigung. Ah, okay. Man hört es gut. Fertig geraschelt. Entschuldigung. Wollmeise hat ja einen, wie ich finde, für Wolle ungewöhnlichen Fall, weil es relativ weich und sanft fällt, ne? Ich Also finde immer, es ist für wie mich, Baumwolle, deswegen stricke ich es nicht gerne. ja, einfach weil es relativ eng verzwirnt ist, wie ich finde. Und also auch eng schon versponnen und dann eng verzwirnt. Und deswegen war ich dann, hatte ich die Befürchtung, dass das dann als Kaul irgendwie um den Hals nur so rumlabbert. Also habe ich mir gesagt, dann nehme ich einfach einen schwarzen, so einen Seiden-Mohair-Faden dazu. Sowas gibt es ja von allen möglichen Firmen. Also bin ich dann hier ein bisschen rumgerannt, habe nicht das gefunden, was ich wollte und bin dann bei der Mercerie letztendlich fündig geworden. Und jetzt überlege ich gerade, das ist, glaube ich, keine Seide, sondern das ist Mohair mit, lass mich lügen, Wolle oder Alpaka, aber, oder nee, Polyester, glaube ich. Aber das Prinzip ist das gleiche. Ich wollte einfach nur einen Faden dazu, der so ein bisschen Fluff macht. Halo auf Neudeutsch. Und aber auch dem Ganzen ein bisschen Stand verleiht. Hat auch super funktioniert. Und habe ich dann einen schwarzen Faden dazu genommen, weil ich dann auch nicht wollte, dass es so hell wird insgesamt oder dass es so rausstricht, sondern wirklich einfach nur, dass es ein bisschen fluffig, ein bisschen so, naja, dass das halt so, wie soll ich denn das beschreiben? Du weißt, was ich meine, ne? Ja, halt fluffig irgendwie. Gut, dann wissen alle Rollweise anderswo. mit Mohair. Ich glaube, das kann man sich Ja, vorstellen. genau. Und dann habe ich also wieder losgelegt und das eigentlich von der Form her, man fängt mit einem provisorischen Anschlag an und einem, und 7, beziehungsweise ich habe das dann ein bisschen schmaler gemacht, weil ich merkte, wenn ich jetzt größere Nadelstärke nehme, dann lande ich insgesamt bei einer zu weiten Breite. 6 so Zopfmusterstreifen. Und man verzopft auf jeder Hinreihe. Also schon relativ viel. Und dann nimmt man Maschen zu und dann wächst das sozusagen von diesem provisorischen Anschlag zu so einem unregelmäßigen Dreieck langsam hoch. Also wird immer breiter. An einer Stelle setzt man dann auch, also zwischen den Zopfmustern ist eigentlich ein Reverse Stockinette, also Kraus. Raus links? Nee. Kraus links. Nee, glatt links. Ja, also die Rückseite von glatt rechts Genau, ich glaube sozusagen. glatt links. Und bei dem einen Zopf, also zwischen zwei Zöpfen an einer Stelle, wächst dann eben nicht nur dieses glatt links raus, sondern auch ein zusätzlicher Zopf. Und so wird das eben immer breiter und am Ende, also wenn man dann am Ende angekommen ist, fasst man das wieder zusammen, indem man das so in Kellerfalten legt. Und dadurch wird das dann also zusammengefasst, so ein bisschen gerafft. Und dann strickt man diese zusammengerafften Zöpfe mit der provisorischen Anschlagkante zusammen. Und so ergibt sich dann etwas Rundes mit einer riesigen Beule. Nämlich da, wo all der zusätzliche Stoff sozusagen Der dann herkommt. quasi die Kapuze bildet. Genau. Und das ist also alles sehr dunkle Wolle. Dunkelgrün, dazu der schwarze Mohairfaden, dann natürlich sind es zwei Fäden, dann auf jeder Hinreihe, dadurch, dass das ein Zopfmuster ist, das jeweils aus zwei Zöpfen besteht, also mindestens 12 und im letzten Drittel dann nachher eher so 20 Verzopfungen auf dunklen Nadelspitzen, weil ich keine Metallnadeln hier bekommen habe in der passenden Größe und auch keine Nadeln gefunden habe in meinen Projekten, die ich entbehren konnte. Im Winter. Das war eine ganz blöde Idee. Ich hätte mich in den Hintern beißen können dafür. Das glaube ich. Ich habe so geflucht zwischendurch. Dann habe ich zwischendurch den Mohairfaden irgendwie nicht richtig erwischt. Aber wenn man dann erstmal drin ist, fand ich, es ging nachher. Und ich war erstaunt, wie schnell ich damit vorwärts gekommen bin, weil das waren nachher, ich würde sagen, schon gut 1000 Meter oder mehr, die ich verstrickt habe. Wie viel ist denn auf so einem Knäuel Wollmeise? Ich habe keine Ahnung. So ein Standardknäuel sind, glaube ich, 500 irgendwas Meter. Ich trinke das doch nie. Ja, stimmt. Also ich glaube, Hast du ich habe mal gesagt? ein Dreiviertel Knäuel Wollmeise verstrickt in meinem Leben von Standardwollmeise. Aber immerhin schon zweimal DK, die mag ich nämlich sehr gerne. Und Lace würde ich auch verstricken, aber das hat sich bis jetzt noch nicht ergeben. Naja, gut. Naja, jedenfalls habe ich dann tatsächlich auch ziemlich monogam nur an diesem Projekt gestrickt. Weiß auch nicht, hat sich so ergeben. Und ja, ich liebe es heiß und innig. Ich finde, es sieht unglaublich elegant aus. Das Problem ist nur, es ist ein Tick zu lang, also zu großem Umfang sozusagen, weil zum Ende hin, wie gesagt, ich dachte anfangs, die Wolle reicht nicht, und dann je näher ich dem Ende kam, desto glücklicher war ich, dass es doch irgendwie passt, und dann war ich so enthusiastisch, dass ich dann die Wolle zu Ende stricken wollte. Ja, Ich habe ich dann ahne. auch gemacht. Ja, habe ich dann auch gemacht, beziehungsweise nicht ganz, ein kleines Ende habe ich natürlich übrig behalten, ne? Aber ja, das Ergebnis ist, jetzt ist es zu lang geworden. Ich habe es dann schon fleißig getragen, weil ich es einfach trotzdem warm und kuschelig finde und unglaublich gerne habe und hatte mir dann aber vorgenommen, dass ich das trotzdem nochmal wieder aufmache, also sowohl den Three Needle Bind-Off als auch die Kellerfalten aus einer Wollmeise-Mohair-Mischung in dunkelgrün. Ja. Und das ist genau das, was ich jetzt mache. Deswegen, eigentlich ist es ein finished, also ist es ein fertiges Projekt. Aber jetzt so während des Podcasts, in diesem Moment, ist es gerade wieder in den WIP-Status übergegangen. Ich hoffe aber, dass das dann auch relativ schnell wieder ein fertiges Projekt wird. Ich bin gespannt, was du beim nächsten Mal berichtest. Ja, ich überlege jetzt, wie viele von den Repeats ich wieder rausnehme, ob ich drei oder vier mache. Ich habe mich jetzt für drei entschieden. Das ist so, ja, das sind vielleicht 7, 8 Zentimeter. Das ist schon eigentlich eine ganze Menge, oder? Hängt halt davon ab, wie viel es vorher zu lang, zu weit war. Das lässt sich so ganz schwer abschätzen, finde ich, weil dadurch, dass das so beult, da wo man dann das als Kapuze drüber zieht, man kann das irgendwie ganz schwer abstecken und dann. Ja, aber ich glaube, das ist gut. Ich mache das jetzt Pi mal Daumen. Ich hätte vor allem auch eigentlich erwartet bei so einem Design, dass es eben nicht asymmetrisch ist, sondern symmetrisch, dass es sozusagen auf der anderen Seite die Beule wieder zurückbaut. Weißt du, was ich meine? Dass du da Ja. sozusagen symmetrisch zu den Zunahmen auch Abnahmen hast. Nee, das machst du ja durch die Ja Kellerfalten. klar, aber das wäre wahrscheinlich, also ich finde, das klingt komplizierter, das mit Kellerfalten zusammenzustricken. Also ist natürlich schwieriger zu stricken, aber ich finde, dass das optisch sehr, sehr gut aussieht. Okay. Dadurch hast du halt wirklich diese Kapuze. Wenn das wirklich fertig, fertig ist, also das zweite Mal fertig, ich habe jetzt eben auch noch keine Fotos gemacht. Ich hatte irgendwie Anfang Januar eine kurze Fotosession eingelegt oder Mitte Januar in Vorbereitung für den Podcast-Termin, den wir dann irgendwie nicht wahrgenommen haben. Oder einen derjenigen. Wo wir der Reihe nach nicht konnten, abwechselnd oder beide. Naja. Jetzt haben wir es ja geschafft. Jetzt sind Genau. wir ja dabei. Und deswegen gibt es davon einfach noch keine Fotos. Aber du wirst sehen, das sieht wirklich, so wie es ist, sieht es Okay, wirklich gut aus. alles klar. Ich bin gespannt. Ja. Aber deswegen war ich gerade so konzentriert, weil ich jetzt natürlich, es ist abends, für alle, die, wir haben es ja nicht erwähnt bisher, wir nehmen unter der Woche auf, ausnahmsweise, weil das sonst nochmal wieder irgendwie 2, 3 Wochen dauern würde, bis wir einen Termin finden. Und das wollten wir euch dann auch nicht zumuten da draußen. Und deswegen sitze ich jetzt hier bei mehr oder weniger schummerigem Licht und werfe dann auch noch meinen eigenen Schatten auf das Strickstück und versuche in dieser dunklen Wolle im Zopfmuster die Maschen wieder aufzunehmen, bevor ich das ribbel. Also ich war ganz stolz auf mich. Ich habe sowohl meine vernähten Fäden wieder rausgeprügelt, als auch, das ist halt ein provisorischer Anschlag, wo dann jetzt der Faden auch relativ kurz ja schon ist, weil ich hatte ja schon alles vernäht. Ich habe also den Three-Needle-Bind-Off mehr oder weniger ohne Probleme wieder aufgekriegt und auch die Kellerfalten. Also ich bin echt überrascht, wie gut das funktioniert. Ja, super, das ist doch cool. Immerhin etwas. Ja, aber ich muss mich halt zwischendurch konzentrieren. Heißt das, ich soll noch mal weiterreden? Ich wollte es gerade irgendwie so nochmal, aber ja, das hast du richtig erfasst. Ja, Ich dann danke dir. erzähl ich. Du sagst dann einfach, wenn du soweit bist und dazwischen grätschen möchtest. Du, ich bin ja mit meinen fertigen Projekten auch fertig. Haha. Genau, dann mach ich mal mit den laufenden Projekten weiter. Und wenn du Ja. sagst, du kannst gerade eine Pause machen und meine Stimme entlasten, dann springst du einfach noch mal dazwischen. Ja, ich habe auch gar nicht so viel in Progress. Also mach einfach so weit, wie du kommst und dann sehen wir weiter, ne? Alles klar, ich guck mal. Machen wir flexibel. Genau, ich kann ja mal mit dem Projekt anfangen, was ich gerade in den Händen halte. Und das Ja, ich sehe es ganz sind, deutlich. ich halte mal hoch. Ich werde immer Ah. gefragt, ob ich Socken stricke. Nein, ich stricke keine Socken. Ich stricke Stulpen für meinen lieben Mann, der ähnlich wie du sehr gerne friert. Nein, nicht sehr gerne, aber sehr Nee, schnell. gerne. Ja, genau. Das sind zwei unterschiedliche Und Sachen. er arbeitet viel im Homeoffice und ja, sein Schreibtisch steht leider geschickterweise an der kältesten Stelle unserer Wohnung, was in den Wintermonaten jetzt nicht so das Optimum ist. Und so freut er sich immer über warme, wollige Dinge. Oh, da fällt mir ein, ich habe noch was Fertiges unterschlagen. Und du könntest vor allen Dingen, könntet ihr doch auch Seiten tauschen, oder? Auch das könnten wir machen, aber dann müssten wir so viel umräumen. Aber sagen wir so, der 1 Meter, den er dann auf der anderen Seite vom Schreibtisch doppelt sitzen würde, der macht es jetzt nicht viel wärmer. Naja, aber er hat ja dann das Wohnzimmer im Rücken und nicht die kalte Das Wand. stimmt, aber es ist ja auch von unten kalt. Ja, Also du stellst dich insofern. aber auch an. Ja, ich weiß. Deswegen habe Boah, ich ich. glaube, ich mache jetzt auch mal ein bisschen Lärm. Ich habe hier die eine Nadel ja schon drin in dem provisorischen Ja, ich höre es ein Anschlag und bisschen muss das klappern, jetzt aber mal. ich glaube, es geht. Ah, jetzt fällt die auch noch runter. Oh nein, Mist. Ja, Geht's? live dabei. Hast du mir. Ja, Soll ich komm doch mal dir bitte eine durch die Hand reichen Leitung. durch die Leitung? Genau, nein, auf jeden Fall freut er sich, wenn ich ihm was Wärmendes zur Verfügung stelle. Und so habe ich ihm angefangen, Stulpen zu stricken. Und er hat gesagt, er möchte unbedingt Stulpen aus Restewolle haben. Und dann habe ich also Sockenwollreste in Blau-Grautönen rausgefischt. Und er hat sich selber die Farben zusammen, also die Reihenfolge zusammengestellt, hat, weil er sehr akribisch ist im Gegensatz zu mir, und dann auch die einzelnen Mini-Knäulchen abgewogen, sodass jeweils die beiden Hälften gleich schwer sind oder die beiden Teile. Und sich dann noch beschwert, dass meine Waage leider nur eine Nachkommastelle hat im Grammbereich. Ja, mehr konnte ich ihm Wow. leider nicht anbieten. Aber die Knäule sind trotzdem perfekt quasi gleich groß und gleich schwer geworden. Und dann habe ich mich hingesetzt in der mir vorgegebenen Reihenfolge daraus zwei Knäule mit Russian Join jeweils zusammenzubasteln. Und jetzt kann ich ganz entspannt stricken, weil die Fäden sind ja quasi alle schon miteinander verbunden. Und ich habe nur an jedem Teil einen Anfangs- und einen Endfaden zu vernähen. Das Und ist das ist ziemlich praktisch. gut und ziemlich mindless. Und ich habe allerdings, weil ich unterwegs gestrickt habe und keine Waage dabei hatte, das zweite Bündchen jetzt etwas zu früh angefangen, sodass am unteren Ende das Bündchen jetzt länger wird als am oberen Ende. Aber ich glaube, auch das ist ein verkraftbares Problem für ein Kleidungsstück, was nur von meinem Mann alleine zu Hause im Homeoffice getragen wird. Und ich glaube, Das er kann musst damit du, das leben. musst du, das musst du anders verkaufen. Das ist, damit er auf den ersten Blick sieht, wo oben und wo unten ist. Da könnte auch das Daumenloch helfen. Ach, jetzt komm. Wie auch immer, auf jeden Fall macht nichts. Ich glaube, das ist okay so. Dann rutschen sie auch an den Armen nicht so weg. Ja, siehst du, es gibt Genau, weil massig Rippenblümchen Erklärung. und so. Genau. Genau. Und was ich noch gemacht habe, damit er nicht so friert, ich hatte im Herbst, als ich auf dem Stoffmarkt, das habe ich nämlich von den fertigen Projekten ganz vergessen, weil wir da auch noch kein Foto von gemacht haben. Deswegen fehlt mir das auch noch irgendwie gedanklich. Ich hatte im Herbst war ich auf so einem Stoffmarkt auch und hatte da sogenannten Alpenvlies gekauft. Das ist irgendwie so Strickstoff auf der einen, also so ein bisschen wie Jersey auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es aber so ein bisschen wie Plüschfell, Vlies, was auch immer. Auf jeden Fall ziemlich kuschelig warm. Und in der einzigen Variante, die nicht, ich sag mal, kleinkindtauglich war, nämlich dunkles Anthrazit. Und nicht hellrosa, hellblau mit Einhörnern und Schäfchen und was nicht allem drauf, habe ich also einfarbig Anthrazit gekauft und ihm daraus eine kuschelige Jogginghose für zu Hause genäht. Und die ist jetzt das perfekte Kleidungsstück fürs Homeoffice. Wobei ich ihn mir jetzt auch in einer einhornrosa Jogginghose, Soll also ich ihm das hätte sagen? auch was. Ich glaube, Es er hätte auf fände. jeden Fall einen Unterhaltungswert einen gewissen. Ja, ich glaube, dann, nein, würde ich Ärger kriegen, wenn ich damit ankäme. Aber auf jeden Fall ist er sehr zufrieden mit der dunkelgrauen Hose und genau, und die in Kombination jetzt mit noch neuen Handstulpen ist, glaube ich, dann die perfekte Winterausstattung, wenn das Wetter nicht mal sich bei 15 Grad einpendelt, sondern noch mal kälter wird, dann kommt das auch alles noch gut zum Einsatz. Genau. Und wenn es gut läuft und wir noch ein bisschen sprechen, dann werden die vielleicht sogar heute noch fertig. Wobei, ich glaube, es ist tatsächlich noch ein bisschen mehr Wolle. Es könnte sein, dass sie nicht beim Aufnehmen fertig werden. Also wir Aber. sind jetzt auch schon bei kurz vor einer Stunde, ne? Also Eieiei, ja, ich glaube auch, wir läuft. müssten noch eine ganze Stunde machen, damit ich die fertig kriege. Insofern. Aber die werden sicherlich zeitnah fertig, denke ich mal. Ja, was mache ich sonst? Ansonsten habe ich. Ich glaube, noch vor Weihnachten angefangen, ich weiß es nicht mehr genau, eine zweite Strickjacke zu stricken, Seaswell, aus der grünen Wool of Fame Wolle. Die Farbe heißt irgendwie Froschkönig, es sieht aber so ein bisschen, also das Foto, was ich gemacht habe, weil sich die Rundstricknadel so gekringelt hat, da liegt so quasi eine rundgeringelte Rundstricknadel um das Garn, wie heißt denn das, den Garnbobbel da, Knäuel. Knäuel. Genau, und Ja, ich wollte Cake sagen, aber Cake war das englische Wort. Auf jeden Fall, Also ich denke, mit Knäuel kommen wir, genau, um das das gewickelte passt. Knäuel und das sah halt irgendwie aus wie so ein Salathaufen irgendwie, so ein Bergsalat. Das habe ich auch bei MMM gesehen. Genau, und deswegen habe ich irgendwie das Gefühl, ich mag es fast lieber Salatgrün als Froschgrün nennen, aber wie dem auch sei, dieses grüne Teil, das ist tatsächlich nicht ganz so doll gewachsen, weil ich in letzter Zeit immer nur irgendwie halb unterwegs war zum Stricken. Also entweder ich habe an dem Teststrick gearbeitet, damit das halt auch entsprechend noch fertig wird. Oder eben an den Stulpen, die man sehr schön mindless mit nach unterwegs nehmen konnte. Und ja, bei der Strickjacke müsste ich halt tatsächlich das Muster noch neben mir liegen haben, weil so gut bin ich da noch nicht drin, weil ich tatsächlich immer nur anderthalb bis zwei Reihen davon stricke, bevor ich irgendwas anderes mache. Und deswegen, ja, geht das nicht ganz so schnell vorwärts. Aber wenn ich die Stulpen fertig habe, ist das mein einziges Strickprojekt und dann wird es, glaube ich, rasant voranschreiten, wenn ich nicht fünf neue Sachen anschlage. Insofern dein. Ist gerade kein Lace-Tuch oder so in Planung. Ja, mal gucken. Im Moment nicht. Ich habe noch eine Idee für eine Mütze. Habe ich auch witzigerweise gemeinsam mit meinem Mann dran gebastelt an der Idee. Und zwar haben wir in den letzten Wochen, ja, also wir haben Silvester damit angefangen, ein bisschen Hobbit und Herr der Ringe Filme nochmal zu gucken. Und da ich dann ja nochmal krank war im Februar, habe ich dann auch nochmal, das mache ich dann ganz gerne, die Making-ofs dazu geguckt. Die sind ja dann zusammen noch länger als die Filme. Also hatte ich relativ viel, ich hatte ja viel Sofazeit und insofern habe ich dann da abends viel geguckt und dann haben wir gesagt, eigentlich sind diese Elbenmuster immer so toll und dieses Rivendell, da sind die Designs so hübsch und so schön und ich habe gesagt, es wäre doch eigentlich cool, eine Mütze zu haben, die eben dieses Jugendstil-ähnliche Musterzeug wieder aufgreift und haben dann uns sozusagen mit dem Handy ein Foto vom Fernseher gemacht an einer Stelle, die uns gut gefiel und haben das jetzt mal vor, daraus irgendwie zu gucken, ob man das nicht irgendwie in eine Mütze umwandeln kann. Ich habe das bis jetzt nur im Kopf, also ich muss das mal irgendwie am Papier ausprobieren und mit Nadeln, aber wenn ich dann die anderen Sachen von den Nadeln habe, kann ich damit ja anfangen und mich damit beschäftigen. Vielleicht mache ich das auch einfach im Urlaub, wenn ich den Kopf da ein bisschen freier habe. Mal schauen. Genau, so viel schon zum Thema Stricken. Dann habe ich gerade ja schon angedeutet, dass ich noch ein Bandwebprojekt rumliegen habe seit dem Webtreffen im Januar. Das habe ich aus Sockenwolle gemacht, was sich als nicht so schlau herausgestellt hat, weil die einfach zu dehnbar ist. Also fürs Bandweben sollte man tatsächlich eher Baumwolle, Leinen oder sowas nehmen. Lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Jetzt ist die Kette aufgezogen und das ist angefangen zu weben und ich habe halt gemerkt, also Bandweben ist, wenn man das nicht so oft macht, es ist zwar nicht so schwierig, aber es erfordert ein bisschen Konzentration, diese Karten immer in die richtige Reihenfolge zu drehen. Und ich habe gemerkt, dadurch, dass es bei diesem Webtreff auch viel gequatscht wurde, habe ich permanent in die falsche Richtung gedreht oder zu viel oder zu wenig. Und es sieht nicht so aus, wie es aussehen soll. Aber ich habe ja noch genug Material, um vielleicht noch zumindest für einen Teil des Ganzen das hübsch aussehen zu lassen. Also da muss ich mich nochmal hinsetzen und das machen, aber ja. Damit ich dann auch irgendwann Diana ihren Webrahmen zurückgeben kann. Aber da arbeiten wir noch dran oder da arbeite ich dann noch dran. Das ist aber jetzt auch nichts Dringendes. Insofern, ich habe nichts Spezielles vor damit. Es ist mehr zu gucken, wie arbeitet es sich damit. Also insofern mehr so experimentell. Und ebenso experimentell ist ein Nähprojekt, was ich vor anderthalb Wochen angefangen habe. Da war ich mit Diana auf einem Stoffmarkt und wir wollten eigentlich zusammen auch Dry Oil Skin kaufen, den haben wir da nicht gefunden. Aber ich habe mir stattdessen Niki-Stoff gekauft, um mir daraus eine kuschelige Hoodie-Jacke zu nähen und habe den an dem Tag auch gleich noch zugeschnitten und nee, an dem nächsten Tag zugeschnitten und angefangen zu nähen und beim Reißverschluss einnähen bin ich irgendwann, dachte ich, das kann nicht sein. Ja, das Zeug ist dehnbar und aber es kann nicht sein, dass ich auf der einen Seite vom Reißverschluss Mühe habe, den Stoff auf die Länge vom Reißverschluss zu kriegen und auf der anderen Seite sind 20 cm übrig. Und dann habe ich also die eine Seite immer nochmal wieder aufgemacht und habe geguckt und bis zu den Kängurutaschen sah das auch okay aus. Und ich habe gesagt, das hilft alles. Ich habe das zwei, dreimal angenäht und zwei, dreimal wieder aufgemacht und es war halt echt nervig. Und irgendwann habe ich dann die andere Naht auch nochmal aufgemacht und festgestellt, irgendwas ist beim Zuschneiden schiefgegangen. Die beiden Vorderteile sind tatsächlich unterschiedlich lang. Oh nein! So, und das war der Stand Mitte letzter Woche. Und da wir am letzten Wochenende dann unterwegs waren und ja, ist das Thema noch nicht weiter vorangeschritten. Ich werde mich damit am Wochenende beschäftigen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit am Stück habe, weil ich finde, abends um 9 im Halbdunkeln muss ich sowas dann auch nicht nähen und neu zuschneiden. So, insofern hoffe ich jetzt einfach, dass bei den anderen Teilen das Zuschneiden nicht ganz so krass schief gelaufen ist. Weil so viel übriges Material habe ich da nicht mehr, dass ich alles neu zuschneiden könnte. Ich muss vor allem mit dem Papier mal abgleichen, ob es die längere oder die kürzere Variante ist, die ich... Also ich habe das letzte Woche auch schon gemacht und ich habe bei der entsprechend anderen, bei der Variante, die ich neu machen muss, habe ich auch schon die Känguru-Tasche wieder abgetrennt, damit ich die wenigstens weiter verwenden kann. Aber ich kann gerade nicht mehr sagen, welches ist. Ich habe es mir nicht gemerkt, aber auf jeden Fall muss ich eins nochmal zuschneiden und ich hoffe, dass ich das aus den... Ich habe halt relativ eng den Stoff ausgenutzt und ich hatte die Menge gekauft, die ich laut Anleitung gebraucht hätte und ja, hatte hinterher fast einen halben Meter übrig, habe also sehr sparsam offensichtlich zugeschnitten und aber offensichtlich eben schief. Ja. Und das muss ich jetzt noch irgendwie in Angriff nehmen. Aber ich freue mich schon drauf. Die Farbe ist total cool. Es ist so ein Rauchgrau, also sieht sehr, sehr edel aus. Und ich war schon ganz stolz, dass ich es geschafft habe, dieses Niki-Zeug überall in die gleiche Richtung zu legen, dass nicht plötzlich an der einen Seite der Faserlauf andersrum ist, der Fadenlauf. Alles hatte soweit geklappt und dann passte einfach die Länge nicht und es ist mir nicht aufgefallen vor dem Annähen vom Reißverschluss. Das war wie so völliger Frust, als ich das dann gemerkt habe. Ich habe wirklich 3 Abende damit zugebracht, diese Nähte aufzutrennen und sie neu zu nähen, festzustellen, dass es immer noch nicht passt und sie wieder aufzutrennen. Und das waren irgendwie 2 oder 3 Abende und dann, ja, hatte ich danach aber auch keine Zeit mehr und keine Lust mehr. Und vielleicht kann ich das jetzt am Wochenende nochmal versuchen mit mehr Motivation. Und dann wird es hoffentlich auch fertig und dann zeige ich euch auch ein Foto. Noch ist es eher in einem frustigen Zustand. Ich glaube, frustiger Zustand trifft deinen Gesichtsausdruck auch gerade ganz gut. Nee, du, ich bin überhaupt nicht gefrustet. Okay, du ich bist bin einfach nur hochkonzentriert. Okay. Dann müsste ich deine Konzentration jetzt aber unterbrechen, weil ich wäre sonst fertig mit meinen Wips. Wie, das war's schon? Ja. Dann, also, meine Wips sind eigentlich gar nicht der Rede wert. Hast du nicht vorhin gesagt, du hast noch 5 Projekte, die irgendwie fertig werden müssen? Oder die du endlich abschließen willst? Oder UFOs oder so? Ja, tatsächlich. Also ich fange einfach mal mit dem an, was ich nicht gemacht habe. Nämlich nicht gesponnen. Obwohl ich das eigentlich vorhatte. Aber ich hatte einfach nicht die Muße. Und das ist eigentlich genau der falsche Ansatz. Weil Spinnen entspannt mich total. Eigentlich müsste ich gerade, weil ich nicht die Muße habe, weil ich nicht die Ruhe habe, müsste ich mich hinsetzen ein bisschen ans Spinnrad und spinnen. Aber ich bin im Moment abends auch so platt, dadurch, dass im Büro so viel zu tun ist. Wir hatten Jahresabschluss Mitte Februar und ich habe dann immer kurz davor und kurz danach so meinen höchsten Arbeitsaufwand. Und deswegen falle ich dann manchmal auch einfach nur noch ins Bett zu Hause. Jedenfalls dazu ist es also nicht gekommen. Dann hast du recht, ich habe hier tatsächlich stehen, dass ich Lust auf meinen Lace-Pulli habe und das ist ein angefangenes Projekt. Ich hatte das gar nicht so betrachtet als, ja, ich wollte ja meine Wips abarbeiten, aber ich habe, das Einzige, was ich die letzten 3 Wochen gestrickt habe, sind tatsächlich 2 Maschenproben. Wow. Mhm, ja. Immerhin für einen Lace-Pulli, den ich neu anschlagen möchte, den ich irrsinnigerweise auch zum Edinburgh Yarn Festival fertig haben wollte. Das ist ja 3 Wochen oder so, ne? Das würde ich jetzt für schwierig erachten. Das habe ich mir vor 3 Wochen überlegt, da wäre das noch möglich gewesen. Ja, jetzt wird's knapp, so ganz ehrlich. Ja, ich weiß, habe ich ja dann jetzt auch festgestellt. Mann! Vor allen Dingen, weil ich noch nicht mal die Ruhe habe, ich spreche das mit einem Wollmeise Lace in Kneif mich, das ist so ein ziemlich fieses Pink. Mhm. Und die Maschenprobe, also ich hätte entweder doppelt stricken können, dann wäre ich deutlich über, was heißt, dann wäre ich schon doch mit einer größeren Maschenprobe geendet, oder ich stricke es jetzt einfädig, weil ich gerne einfach wirklich einen ganz dünnen, zarten Pulli hätte. Und dafür ist es ja perfekt. Das heißt aber, dass ich leider doch eine Maschenprobe habe, die ungefähr 25-30% abweicht. Und da das ein Lace-Muster ist, mit nicht mit verkürzten Reihen, aber mit einem Halsausschnitt, der vorne ein bisschen tiefer geht als hinten und Maschenzunahmen dann entsprechend, muss ich das halt alles einmal umrechnen und dazu hatte ich jetzt noch nicht so die Gelegenheit, sag ich Das mal würde mich ja schon vorsichtig. wieder abschrecken. Für sowas bin ich ja dann zu faul. Ich weiß, dass du das sehr gut machst und dass du da auch dann völlig akribisch hin und her rechnest, damit du, weil du Ja. genau diesen Pulli aus genau dieser Wolle haben willst. Ich glaube, ich würde mir einfach eine andere Anleitung aussuchen. Ja, ich will ja aber genau den. Genau, aber ich weiß, ich glaube, ich wäre, also entweder ich würde nie damit anfangen oder ich würde einfach anfangen und hoffen, dass es schon irgendwie mit einer anderen Größe passt. Aber dadurch, dass du ja selten, wie ich sagen kannst, dann stricke ich halt nicht die größte Größe, sondern drei Nummern kleiner, das funktioniert halt bei dir nicht. Ja, diesmal ist es halt dann sogar genau andersrum. Ich müsste dann gefühlt 5 Nummern größer stricken. Also ich hatte dann geguckt, die Maschenanzahl, die ich brauche, und das liegt gerade außerhalb der Größengröße. Von daher, ich werde einfach durchzählen, umrechnen. Der Pulli an sich nachher, das geht ja alles, ne? Es geht nur um den Anschlag, um die Verteilung, Ärmel und so weiter. Und dann würde ich eh anpassen, weil meine Reihen- und Maschenprobe auch unterschiedliche Verhältnisse hat im Vergleich zur. Also, wie das immer so ist, ich nehme das eher so als Ein grobe typisches Orientierung. Julia-Projekt, genau. Ja. Und dann mal so ein bisschen intuitiv und Pi mal Daumen, das wird schon passen. Und meistens kommt es ja auch irgendwie hin und wenn nicht, mache ich es halt wieder auf und stricke es anders, ne? Ja. Ja. Und ja, ich habe dann auch am Anfang brauche ich so ein bisschen, bis ich reinkomme und bis ich dann wirklich so sag, jetzt setze ich mich mal hin und jetzt rechne ich das mal durch. Aber ja, so ist es halt. Ja, ist doch gut. Also das ist die eine von den zwei Maschenproben. Ich Die freue mich andere schon auf unsere Maschenprobe nächsten ist. Podcast-Folgen, das wird lustig. Ja, ich hoffe nicht. Naja, zumindest hast du was zu erzählen, da bin ich sehr zuversichtlich. Ja, aber ich hoffe, dass da nicht so viel Geribbel da drin ist. Ja, das hoffe ich auch, aber trotzdem wird es spannend sein. Ja. Naja, wie immer, ne? Wenn ich denn was stricke, dann ist es auch. Dann ist es auch ein Challenge. Einfach ist dann nichts für mich. Nee, Geht das dir wäre ja ja auch letztendlich langweilig. genauso. Ja, wobei Guck mal, du strickst ja auch keine einfachen Sachen. ich stricke auch keine einfachen Sachen, aber ich stricke zumindest welche, wo ich nicht dauernd umrechnen muss. Also ich nehme die, die von vornherein schwierig sind. Also wo, Naja, ne? umrechnen muss ich ja auch nicht dauern, das muss ich ja nur einmal am Anfang. Ja, aber irgendwie, also sowas bin ich, kann ich, das ist was, wo ich dann schon weiß, das werde ich ewig vor mir herschieben und nie anfangen. Insofern nehme ich Ja. mir sowas gar nicht erst vor, das, also da kenne ich mich mittlerweile, das klappt nicht. Ich will halt den Pulli haben. Das ist so Ja. das Ding. Und wenn das gut funktioniert und mir gut gefällt, ich habe noch einen zweiten Strang Wollmeise Lace liegen. Also ich habe da noch mehrere von, aber ich habe noch einen, ich glaube, das ist Patina oder so. Das ist ein, wie beschreibe ich diese Farbe am besten? Grün-Türkis, aber nicht so richtig kräftig, sondern dezent mit einem. Ah nee, das ist Montblanc. Naja, wie auch immer. Also die Farbe ist halt ein etwas ausgewaschenes Grün-Türkis mit erdig-beigen Einschlägen. Klingt gut. Gefällt mir gut, nehme ich. Klingt nach einem super Farbnamen, ne? Und da hatte ich überlegt, das wäre halt auch noch eine Farbe, wenn der erste gut wird, aus der würde ich mir dann noch einen zweiten stricken. Und dann rechtfertigt sich der Aufwand des Umrechnens ja erst recht, ne? Ja, das stimmt natürlich. Ja, das ist also der erste Pulli. Derzeitige Maschenprobe sind, glaube ich, so 30 Maschen auf 10 cm. Und dann habe ich noch das Gegenprodukt, den Pulli für meine Schwester, für den ich im November, glaube ich, als ich in Paris war, dicke Wolle gekauft habe. Auch wieder die Kombination Wolle, in dem Fall Merino. Achso, Wollmeise ist ja auch Merino. Aber halt anders verarbeitet und einen Seiden-Mohair-Faden dazu. Für Merino, die sich wie ein. Merino anfühlt, meinst du? Ja, Merino, die wie Merino labbert. Superwash Merino. Naja, aber es labbert anders als ein Merino, die sich anfühlt wie Baumwolle, weil ich finde Baumwolle viel labberiger als Merino. Es Ja, ist das so, labbert so auf jeden Fall sackig anders. irgendwie. Ja. Und dadurch, dass ich ja den Seiden-Mohair-Faden mit dazu verstricke, der ist ja relativ fest, habe ich die Hoffnung, dass sich das nicht so doll aushängt. Jedenfalls wird das ein dicker Zopfmusterpulli. Ich hatte erst mit 8er-Nadeln die Maschenprobe gestrickt. Das war unendlich fest. Hab mir dann 9er-Nadeln gekauft. Hab eine Oh. neue Maschenprobe gestrickt. Das geht ja irrsinnig schnell, ne? Hab eine neue Maschenprobe gestrickt Ist und wahrscheinlich mit der finde, das Maschenprobe ist. schon das halbe Knäuel verarbeitet. Ja, auch da wieder Yarn schicken, ne? Mal schauen, wie weit ich komme. Ich habe meine Schwester, als ich da war, im Januar immerhin schon mal ausgemessen, beziehungsweise einen Pulli, den wir als Referenz nehmen, weil dafür gibt es keine Anleitung, sondern das ist ein Nachstrick von dem Pulli, den wir in einem Laden gesehen haben. Und der ist dann auch relativ locker gestrickt mit dem Zopfmuster, Oversize. Naja, halt so ein Pulli, den sie dann auch im Sommer, wenn ich fertig bin, super brauchen kann. Und naja, aber auch die 9er-Maschenprobe, also 9 mm-Nadeln-Maschenprobe. Ich glaube, dass das auch mit 10 dann noch geht. Dadurch, dass ja der Mohairfaden dabei ist, plüscht das so ein bisschen auf. Und der Originalpulli ist ja auch locker gestrickt. Und das auf der 9er-Nadel, das ist jetzt noch nicht richtig locker, muss ich sagen. Ich glaube, ich hätte 10er-Nadeln, die könnte ich eventuell den anderen mitgeben, die du vielleicht in Edinburgh triffst. Ja, nee, aber ich will den wirklich zeitnah anfangen. Okay, dann nicht. Dann musst du Weil, dir auch noch ja. 10er-Nadeln kaufen. Ist okay. Passt schon. Und ganz ehrlich, wenn das auf 10er-Nadeln dann tatsächlich funktioniert, dann ist der Pulli ja auch in 2 Wochen fertig, theoretisch. Also ich klopf mal auf Holz, ne? Also, auch wenn das jetzt vielleicht im Podcast ein bisschen unpraktisch ist, aber eigentlich spricht ja dann nichts dagegen, dass der relativ schnell fertig ist, weil auf Das 10er-Nadeln stimmt. kommt man gut vorwärts. Ja, das ist in der Tat so. Also das sind tatsächlich die beiden, ich möchte sie, ich traue mich gar nicht, das Projekt zu nennen, aber das sind offiziell meine 2 Projekte, die ich die letzten 3 Wochen gestrickt habe. Und als ich dann so vorhin meine Shownotes gemacht habe, dachte ich so, Mensch, es gibt da auch noch diesen einen Lace-Pulli, den ich angefangen habe, der seit Ewigkeiten liegt. Ist natürlich auch wieder mit den Lichtverhältnissen ganz praktisch. Das ist einer aus schwarzem Mohair-Seidengarn. Ich höre immer Da nur habe ich aber, Mohair glaube heute ich. irgendwie. Ja, das. Ein kleines Déjà-vu. Mohair. Ja, das ist aber auch aus dem gleichen Rowan-Heft. Das ist einer. Ich weiß nicht, ob du dich an den. Na, was heißt Sommerpulli? An dieses Top erinnerst, das ich habe, das Ärmellose in so Fliederfarben, Ja, das das genau, Bündchen aus ja. einer Wolle hat und dann das obere Stück glatt rechts aus einem, oh Wunder, Seiden-Mohair-Garn. Wie konnte es anders sein? Und so ein ähnliches Prinzip gibt es, also auch das kommt aus dem gleichen Rowan-Heft. Und so ein ähnliches Prinzip gibt es dann nochmal, also auch wieder das Bündchen aus einer anderen Wolle. Das habe ich auch schon fertig. Das ist so ein Merino, also auch wieder relativ labberig eigentlich, aber ich habe es sehr, sehr eng gestrickt. Und dann setzt sich obendran aus diesem Mohair-Seidenfaden ein ziemlich aufwendiges Lace-Muster und man hat dann vorne einen relativ tiefen Ausschnitt. Der geht nämlich runter bis aufs Bündchen. Ich weiß nicht, ob du dich an den Pulli erinnerst. Nicht wirklich, aber ich kann es mir an dir gut vorstellen. Also der ist jetzt auch noch nicht weit gediehen nach dem Bündchen. Ich habe da vielleicht 2, 3 Zentimeter von dem Lace-Muster und dann kriegt er auch noch lange Ärmel. Und der ist halt hochgeschlossen, also der hat so einen kleinen Stehkragen auch noch. Und auf Stehkragen und den habe ich Ausschnitt bis irgendwie. auf den Bauchnabel? Wie geht das denn? Ja, das macht Rowan. Okay. Das, also, es ist sozusagen, wie beschreibe ich das am besten? Du kennst Also doch ein diese offener Stehkragen Keyhole-Ausschnitte. kann. Nee, nee, nee, der ist schon zu. Du kennst doch diese Keyhole-Ausschnitte, oder? Ja. Hat man manchmal auf dem Rücken oder so ein kleines Loch und das ist letztendlich das gleiche Prinzip, nur dass eben das Keyhole sozusagen ganz eng geschnitten ist und bis runter aufs Bündchen geht, aber dann der Kragen oben ist wieder geschlossen. Ah ja, das heißt, man sollte was drunter ziehen, wenn man nicht zu viele neugierige Blicke ernten möchte. Ja, im Zweifel würde ja ein BH schon mal helfen, ne? Das auf jeden Fall. Aber es klingt, als könnte je nach Umgebung auch mehr sinnvoll sein. Ja, also. Wie gesagt, es ist schwarze Wolle, es ist eine Mohair-Wolle. Hier in Frankreich geht das schon. Ja, das stimmt. Hier ginge es, glaube ich, nicht. Nee, aber in Frankreich geht das sehr gut, denke ich. Also jetzt vielleicht nicht ins Büro, aber so für den Privatgebrauch. Und ich habe so ein BH mit relativ opulenter Spitze, den man dann auch im Nacken binden kann und so. Das würde da sehr gut zu passen. Ja, das klingt nach einem guten Gesamtkunstwerk. Ja. Und da hätte ich halt Bock, den wieder aufzunehmen. So viel dann zum Thema Wips abbauen. Ja. Würde ganz gut passen. Aber dann stricke ich halt drei Pullis gleichzeitig. Da muss ich vielleicht einfach einmal fix fertig stricken. Oder überhaupt erstmal Ja. anfangen. Wie wäre es damit? Wie wäre es mit Was Anfang? ist denn mit dem, den du als ursprünglich mal als Rhinebeck-Pulli geplant hattest? Da musst du immer noch Wolle für spinnen, oder? Ja. Ja, das Habe ich auch vor, aber wie gesagt, ich wollte jetzt erstmal ein, zwei Sachen, die ein schneller Erfolg sind und die ich dann auch gut im Büro tragen kann. Also gerade so ein dünner Lace-Pulli, also jetzt nicht der schwarze, sondern der aus dem Kneif mich dann, aus der Wollmeise, das wäre halt was, was ich auch gut ins Büro tragen kann. Ja, das klingt so, ja, stimmt. Ja. Ja, so viel zu meinen Wips oder vielleicht auch noch gar nicht Wips. Wips in Planung. Ja. Ja, ich habe irgendwie auch, wie gesagt, meine Wips sind tatsächlich eher überschaubar. Ich habe noch zwei, drei Web-Ideen, die demnächst kommen, aber da ist auch bis jetzt, also für das eine habe ich die Wolle schon da und für das andere werden wir beim nächsten Web-Treff was basteln. Und zwar hatten wir da die Idee, sowas zu machen. Das nennt sich Color Gamp. Ich weiß nicht, ob du den Namen schon mal gehört hast. Das Kalle? ist Color Gamp. Gamp. Das ist, wenn du sozusagen so Regenbogen Wolle nimmst oder Wolle in diversen Farben und dann die Kettfäden entsprechend so als breite Blockstreifen in verschiedenen Farben machst und aus den gleichen Farben dann auch die Schussfäden machst, auch wieder in so breiten Streifen. Okay, nee, sagt mir nicht, aber Und kann ich mir gut vorstellen. genau, da haben wir gesagt, das wollen wir alle mal ausprobieren und dann haben die Organisatorin sich bereit erklärt, zentral Wolle einzukaufen dafür und haben das gemacht und dann einige haben sich jetzt vorher schon getroffen, um die Wolle einzusammeln. Das hat bei mir nicht gepasst. Also werde ich beim nächsten Webtreff dann quasi die Kette scheren und das dann vor Ort aufziehen und dann oder was anderes weben. Aber das ist natürlich cool, wenn wir dann alle da sitzen und das gleiche oder was ähnliches weben. Das wird bestimmt sehr lustig. Ja. Da freue ich mich schon drauf. Und das andere ist eine Idee mit Wolle, die Diana gesponnen hat. Das hatte Diana im Januar MMM. Und dann hat sie die mit zur Knitnight gebracht und ich habe die so angesabbert, dass ich gesagt habe, okay, die muss wohl mit. Und dann habe ich mir passend dazu noch Wolle gekauft bei Mylis und da weiß ich gerade nicht mehr genau, was es ist. Es ist Quince & Co., aber ich kann dir nicht sagen, was es ist, aber das ist so ein Wollweißton irgendwie oder hellgrau, irgend sowas. Und das, was Diana gesponnen hat, ist so ein Blaugrau und da will ich irgendwas draus weben, also ein Schal. Ich weiß nur noch nicht genau, nach welchem Muster und wie. Und da halt weite Teile der letzten Wochen auch noch das Kissen auf dem Webrahmen war. Und ich jetzt gesagt habe, ich fange nicht noch was an vor dem nächsten Webtreff, wo ich dann Color Gamp machen will. Ist diese Idee zwar schon seit Anfang Januar in meinem Kopf, aber ja, zur Umsetzung ist es noch nicht gekommen. Das muss dann halt warten, bis das Color. Vielleicht sollten wir echt eine neue Kategorie einfügen, weil wir die letzten Male, habe ich das Gefühl, vermehrt über Sachen sprechen, die noch gar nicht in der VIP-Kategorie eigentlich auftauchen, sondern das sind eher so Ideen. Ja, wir können noch eine Ideenkategorie einfügen. Das ist eine gute Idee. Gibt doch Oder auch wie irgendwie heißt es bei Imagined Landscape so schön? Imaginary Knitting. Ja, genau. Jetzt kam ich gerade nicht drauf. Genau, ja, genau sowas haben wir hier, glaube ich, gerade. Ja. Imaginary Weaving. Genau. Ja, Knitting hätte ich ja auch noch mit dieser Mütze und Ja. also insofern, ich bin sehr imaginary gerade unterwegs. Also in meinem Kopf sind schon ganz viele Projekte in Arbeit. Die Irgendwie die Realität hinkt Gedanken etwas sind hinterher. frei. Ja, so ungefähr. Ja. So. Dann willst du weiter erzählen, was bei dir noch sonst noch so passiert ist, oder soll ich irgendwie loslegen? Also außer viel Arbeit ist nicht viel passiert. Ja, Fang das du ist doch einfach mal aufregend. an. Also, weil ich habe tatsächlich, weil ich mir im Januar schon Notizen gemacht habe, tatsächlich sehr viele Notizen, weil ich die jetzt noch ergänzt habe. Ich versuche die ein bisschen auszudünnen oder entsprechend zu kürzen, wo es nicht ganz so spannend ist. Ja, ich wollte gerade sagen, ich will jetzt nicht so der Partypooper sein, aber. Du möchtest Feierabend machen, ich sehe schon, ich beeil Nein, mich. nein, nein, nein, aber wir sind halt jetzt bei 1:20. Pass auf, dann erzähle ich nur zwei Dinge von denen, die ich hier aufgeschrieben habe. Der Rest ist nicht so. Nein, nein, Ja, aber nein, der Rest nein. ist nicht so spannend. Okay. Genau. Und zwar einmal habe ich ein cooles Rezept entdeckt. Jetzt muss die Ziska, glaube ich, mal ganz kurz weghören, weil das nichts für Vollblutbäckerinnen ist. Ich liebe die Brötchen, die es bei einer bundesweit vertretenen Bäckereikette gibt, wahlweise mit Schoko- oder Zimtflöckchen drin. Ich mag die Schoko-Variante Das lieber. habe ich das zufällig bei Lena gehört? Bei Lena? Red einfach mal, red mal weiter, red mal weiter. Ich red mal weiter, keine Ahnung. Auf jeden Fall mag ich diese Brötchen total gerne und ich finde sie aber unverschämt teuer, weil sie mittlerweile wie bei 1,20 € sind. Wo ich so denke, also 1,20 € weiß ich nicht. Also dafür, dass sie dann auch nicht manuell von jemandem mit viel Liebe geformt werden, sondern aus irgendeiner Industrieproduktion kommen und vor Ort in der Bäckerei nur noch aufgebacken werden und dort tiefgekühlt angeliefert werden, da finde ich also 1,20 € tatsächlich einen ziemlichen Wucherpreis. Wenn da jetzt ein Bäckermeister die oder eine Bäckermeisterin, die von Hand fleißig kneten würde, hätte ich da noch gerade Verständnis für, dass sie teuer sind. Aber da vergeht mir jedes Verständnis. Und dann habe ich ein Rezept gefunden, die Dinger selber zu machen. Und ich muss sagen, es ist A, super einfach und B, für 1,20 € kann ich, glaube ich, ein halbes Blech davon backen. Und ich habe das schon zweimal gemacht und ich bin total happy damit. Ich werde euch das Rezept verlinken. Das Rezept ist für die Zimt-Variante auch mit einem, also in dem Originalrezept ist dann auch ein Link, wo man diese Zimtflöckchen kaufen kann, damit das hinterher nicht so nur einfach Zimtpulver drin ist, sondern damit man auch so Zimtstückchen hinterher hat. Die sind mir aber immer zu zimtig, deswegen habe ich für mich welche mit so Schokoteilen gemacht und das funktioniert mit ganz normalen Schokostückchen, wie man sie auch so im Supermarkt kriegt für, weiß ich nicht, für in Muffins oder so, so Schokodrops. Das klappt ganz gut und ich bin da sehr glücklich mit und alle, die bislang probiert haben, fanden sie auch super lecker und wie gesagt, für 1,20 € kann ich davon, glaube ich, ein halbes Blech, wenn ich das ganze Blech backen. Und der Aufwand hält sich sehr in Ungelogen. Grenzen. Über die gleichen Dinger, ich glaube Zimtwuppies hat sie sie genannt, hat Lena Genau, ja, so heißen ich die. im Fadenherz. Fadenherz? Faden. Fadentext? Hat Wie? Lena da schon drüber Fadentext. gesprochen? Fadentext. Da hat es mich irgendwie, da habe ich es nicht abgespeichert, als das muss ich auch unbedingt machen. Ich habe die irgendwo bei Pinterest, sind sie mir durch die Bilder gespült worden und ich dachte, oh ja, sofort ausprobieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Lena das auch erwähnt hat. Das kann sein, aber da habe ich es irgendwie überhaupt nicht wahrgenommen. Das war offensichtlich in einer Verfassung, wo ich mich wieder über die Preise dieser Dinge aufgeregt habe, als dann irgendwie kurz danach ich dieses Rezept gesehen habe. Und dann habe ich es kurzerhand ausprobiert, weil ich alle Zutaten zu Hause hatte, so ungefähr. Also es ist ein Quarkölteig und das geht echt Ja, fix. kommt mir super Super, bekannt super vor. nett zu backen, total genial, keine Ahnung. Also Lena, falls du das schon erzählt hast, sorry, das hat sich bei mir irgendwie nicht eingeprägt. Ich weiß auch nicht warum. Oh, Dann passiert. sorry für die Wiederholung, aber das Rezept ist sehr gut. Vielleicht ist es ja witzigerweise auch das gleiche Rezept, weil es geistern mehrere Rezepte davon irgendwie durchs Internet. Aber sie hat auch von diesen Zimt-Knusperteilen erzählt, die man bestellen kann. Also das, Ernsthaft? Das ist ja. komplett an mir. Also irgendwie, ich weiß, dass ich alle Folgen von Lena gehört habe, aber das habe ich Also ich irgendwie. glaube, es war bei Lena. Ich habe irgendwie, ja, ich glaube ja, aber vielleicht täusche ich mich auch. Wie Aber auch ich habe immer. diese Geschichte schon mal gehört. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall Ja, sind sie ja. lecker. Und ich So packe, viel nachdem dazu. wir jetzt so viel darüber gesprochen haben, packe ich den Link zu dem Rezept in die Shownotes. Auf jeden Fall. Genau. Und das Zweite, was ich unbedingt erzählen wollte, weil vom Webtreffen habe ich schon gesprochen und mein Fotoausflug ist nicht so spannend. Ich habe ein neues Ordnungssystem für meine Tücher in meinem Schrank entwickelt. Weil ich hatte meine gestrickten Tücher bislang in einem Fach in meinem Schrank und habe sie einfach nur hineingestopft. Das Fach war ziemlich voll und naja, was hinten und unten war, habe ich eigentlich nie rausgezogen, weil ich habe es ja nie gesehen. Ich habe immer nur so die vordersten und obersten gegriffen und oder wenn ich wusste, ich brauche genau das, dann habe ich halt so lange gewühlt, bis ich das Richtige hatte und das rausgezogen. Also es war mehr ein chaotischer Haufen als irgendwas Sinnvolles und dann habe ich überlegt, das muss besser werden, weil so trage ich ja die Hälfte der Dinger nie oder wie auch immer, ist doof. Und habe dann in einem Möbelhaus des größten Vertrauens oder auch größten Nicht-Misstrauens so Kisten gekauft, die eigentlich aus der Kinderabteilung kommen. Die passten von den Maßen her, passten da genau 2 Stück in dieses Schrankfach rein. Und habe dann alle Tücher, die da drin waren, auf dem Bett ausgebreitet oder nicht ausgebreitet, aber alle aufs Bett geworfen und geguckt, welche davon haben noch eine reelle Chance getragen zu werden, welche werde ich definitiv nicht mehr tragen, weil sie die Farbe nicht passt, das Material nicht passt, die Form nicht passt, was auch immer. Habe ein paar aussortiert und alle anderen habe ich aufgerollt jeweils in sich und noch so ein bisschen so gefaltet, dass sie alle halt nicht zu viel, deutlich zu hoch waren und habe dann sie senkrecht nebeneinander in die, wie so Flaschen in einer, wie heißt denn das? In so einer Kiste, also wie so eine Bierflasche in dem, ne, so wie Flaschen in der Getränkekiste, senkrecht nebeneinander in diese Ordnungskartons gesteckt und davon jetzt 2 nebeneinander oder hintereinander in mein Schrankfach gestellt und jetzt kann ich halt, die Kiste rausziehen, von oben drauf gucken und gezielt ein Tuch greifen. Total genial. Das klingt praktisch. Genau, und alles, was so kleinere Kauls waren oder größere Kauls, also alles, was klein war oder ein Kaul, habe ich in der Schublade noch gehabt und das gleiche habe ich in dieser Schublade gemacht. Da war bis jetzt auch einfach nur alles reingeworfen und habe da jetzt auch alles aufgerollt und senkrecht stehend in diese Schublade geworfen und bin total happy damit. Und ja, anders als andere in der Podcasting auf Deutschgruppe habe ich mich nicht mit KonMari beschäftigt. Das war einfach nur ein, ich will die Dinger sehen. Du hast dich nicht mit? KonMari beschäftigt. Das haben Distelfliege hat davon erzählt und irgendwie in diversen anderen Podcasts geisterte das irgendwie zu Anfang des Jahres auch rum. Irgendwie ist eine Frau, die heißt Marie Kondo, glaube ich, und die hat Ah, ein ja. Ordnungsprinzipbuch geschrieben, keine Ahnung. Also ich habe da nur gefährliches Halbwissen, weil ich selber mich damit nicht beschäftigt habe. Ich habe nur an ganz vielen Stellen davon gehört, dass die Leute das gerade alle machen und deswegen alles ausmisten. Und ich glaube, eines dieser Prinzipien ist, man muss die Dinge sehen. Und ja, ich kann bestätigen, man muss die Dinge sehen, hilft. Das geht mir genauso. Deswegen, ich werde immer ausgelacht, aber ich habe jetzt hier mein, jetzt habe ich gerade nichts drauf, aber ich habe mein Telefon in der Hand und Sachen, die ich definitiv nicht vergessen möchte. Also so wie, ich gehe irgendwo hin und auf dem Rückweg möchte ich was erledigen. Ich klebe mir ganz stumpf ein Post-it auf das Telefon. Ja, zum Beispiel. Oder ich mache das, wenn ich im Weil, Büro bin, auf den Firmenausweis oder so, weil den habe ich ja. in der Hand, bevor ich meinen Schreibtisch verlasse, weil ich brauche den zum Ausstempeln. Ja. Genau. Also man sagt ja auch aus den Augen, aus dem Sinn. Also natürlich, ich habe auch eine Liste mit irgendwelchen Sachen im Telefon, aber ich gucke halt nicht ständig drauf. Die ist nicht präsent. Ja, oder ich mache mir einen Wecker an, der dann entsprechend klingelt. Wenn ich weiß, das ist der Moment, wo ich daran denken muss, dann lasse ich das da klingeln. Ja. Zum Beispiel oder so. Wenn ich weiß, ich muss heute Abend irgendwas einpacken, damit ich es morgen mit im Büro habe, dann stelle ich mir für irgendwann im Laufe des Abends einen Wecker, der mich daran erinnern soll. Und dann klappt das auch ganz Ja. gut. Also das klappt dann auch besser als ein Post-it, weil bis ich vom Büro zu Hause bin, ist das mit dem Post-it schon wieder schwierig und dann lasse ich lieber einen Wecker klingeln und dadurch geht es auch. Ja. Aber auf jeden Fall bin ich sehr angetan von meinem neuen Ordnungssystem für Tücher. Ich muss es noch ausweiten auf andere Dinge und muss eigentlich den Rest von meinem Kleiderschrank auch nochmal ausmisten. Aber man muss ja mit kleinen Schritten anfangen. Und ich bin sehr glücklich, dass es bei den Wolltüchern schon mal geklappt hat. Jetzt müsste ich es noch für T-Shirts und Pullover und Jacken und gekaufte Tücher nachziehen. Mal sehen, wann das dann kommt. Na, da hast du aber noch ein bisschen was vor. Ja, keine Ahnung. Zumal ich die Sachen, die ich beim letzten Ausmisten ausgemistet habe, noch in einer bis dahin leeren Ecke vom Schrank gesammelt habe, weil ich, nachdem ich so viel ausgemistet hatte, die Zeit, die ich dafür eingeplant hatte, abgelaufen war und ich mich dann nicht entscheiden konnte mit, was davon muss ich jetzt waschen, reinigen, wie auch immer und was will ich wegwerfen, was will ich spenden und das war mir alles zu blöd und daraufhin habe ich alles in eine Ecke gestopft und gesagt, das ist das ausgemistet. Ist jetzt nicht Ja. besonders hilfreich. Es schafft Platz an den anderen Stellen, aber ich muss das noch verfeinern. Aber es ist halt dieses, ja, wenn ich es jetzt spenden will, dann muss ich es erst waschen und manche Sachen müsste ich vielleicht auch reinigen und will ich jetzt Sachen, die ich spenden will, vorher nochmal reinigen. Ich kenne das. Ne? Es ging mir genauso. Und schon war auch das Wochenende rum, wo meine Ausmistmotivation da war und deswegen liegen die Sachen seit bestimmt 3 Jahren ausgemistet in einer Ecke vom Schrank und ich, ja, deswegen habe ich keine weitere Ausmistaktion angedacht, weil ich muss erstmal die damals ausgemisteten Sachen irgendwie weiterverarbeiten oder ich mache gleich alles auf einmal, wenn ich dann schon dabei bin, aber ja, Julia, was war das denn? Plötzlich warst du quasi weg. Nein, du hast Stopp gebrüllt. Was war los? Ja, da ist mir sozusagen im ganz klassischen, altmodischen Sinne die Aufnahme gerissen, was natürlich im Digitalen ein bisschen anders ist, aber ich bin auf irgendeine Taste gekommen und meine Aufnahme hat gestoppt. Deswegen müssen wir an dieser Stelle mal ein bisschen kreativ zusammenflicken. Wir wissen jetzt nicht genau, wo wir aufgehört haben, aber wir haben beschlossen, wir lassen euch einfach an unserem Technikunverständnis teilhaben und sagen euch, was passiert ist, und dann steigen wir einfach irgendwie ganz locker flockig wieder ein. Genau, ich beende dann, glaube ich, auch mal mein Lamento über, ich bin zu unfähig, meinen Kleiderschrank auszumisten oder wie auch immer. Nein, also ausmisten hat ja noch geklappt, aber das Weiterverarbeiten des ausgemisteten Guts ist dann irgendwie gescheitert. Genau, das können wir jetzt an dieser Stelle beenden und ich glaube, ich höre dann jetzt einfach mal auf zu reden, das ist besser für meine Stimme. Na, dann hätten wir uns das ja auch irgendwie, weil jetzt kann ich natürlich auch nicht mehr weiter stricken. Das heißt, die Nadeln, die ich gerade aus der Nadeltasche genommen habe und die dazu geführt haben, oder das, was dazu geführt hat, dass ich die Aufnahme angehalten habe, war völlig umsonst. Ja, Aber keine Ahnung, gut. weil ich hätte tatsächlich sonst nichts mehr. Also. Ich habe eigentlich auch gar nicht so viel. Also das Erste, das hatte ich vorhin auch schon kurz angesprochen, aber das wissen, glaube ich, unsere Hörerinnen und Hörer noch gar nicht, weil das hat sich in den letzten Wochen ergeben. Ich fahre nach Ja, Edinburgh cool. zum Jahn, und jetzt überlege ich gerade, heißt es Jahnfest? Edinburgh Jahnfest, ne? Nicht Festival. Ich glaube ja. Habe ich vorhin falsch gesagt. Und zwar mit Diana. Die fährt nämlich auch, und irgendwie hatte ich Bock und habe da mal geguckt, und es gibt relativ günstige Flüge. Also man mag es kaum glauben, es ist für mich einfacher und günstiger, nach Edinburgh zu kommen, und das gleiche für Diana. Also es ist einfacher, dass wir uns da treffen, als dass wir uns in Hamburg treffen. Ja. Und Vielleicht müssen wir uns auch in so. Edinburgh treffen. Oder irgendwo auf dieser Welt, nur nicht in Hamburg. Ja, wahrscheinlich. Wobei für mich ist es einfach, nach Hamburg zu kommen. Ha. Dein Spinnrad Wir können steht uns auch aber ein. hier. Du könntest, also du hast gute Gründe herzukommen. Also, zum einen habe ich ja auch hier zwei Spinnräder, du könntest also auch hierher kommen. Ja, aber ich will ja nicht spinnen. Ja, aber ich kann ja auf einem meiner zwei Spinnräder hier spinnen. Das stimmt natürlich. Na gut. Also das allein, also ich komme ja schon nach Hamburg, so ist es ja nicht, aber es ist eben, es gibt keine Direktflüge. Nee, nicht mehr. Das macht es Schade immer gleich eigentlich. kompliziert. Ja, das nervt mich auch tierisch. Aber gut, so werden wir uns also in Edinburgh treffen. Und Julia, also die andere Julia, kommt auch. Ja, das ist cool. Also jetzt nicht extra zum Treffen oder so, aber hatte ich auf Instagram gesehen, dass sie auch Tickets hat. Ja, cool, das stimmt. Das hat sie auch bei der letzten Night hat sie davon gesprochen, dass sie hinfliegt. Ich glaube, es kommen noch ein paar mehr, die du kennst. Aber Ja, ich bin gerade nicht wahrscheinlich. ganz Aber sicher, das wer da noch ist. alles bei ist. Aber aus Hamburg fliegt mal wieder eine ganz gute Delegation, glaube ich. Ich finde es einfach toll, dass ich dann ein paar Leute aus Hamburg mal wieder treffe. Ja. Und ich habe auch schon feste Einkaufsvorsätze. Es gibt nämlich, wobei von Nightshades habe ich, glaube ich, letztes Mal schon gesprochen, oder? Ich weiß es nicht mehr. Wie gesagt, ich war da leicht benebelt. Von Harrisville. Und das ist mir nämlich in einem Strickmagazin aufgefallen. Das ist irgendwie eine neue Wolle, neue, was auch immer, neue Linie von Harrisville Tweed, meine ich. Und zwar Nightshades heißt das, das sind so 8 bis 10 Farben, glaube ich, die eigentlich alle schwarz sind, aber bunt schwarz. Also Ich habe da basierend irgendwo auf. was von gelesen, gesehen, aber nicht von dir. Ich könnte gerade nicht sagen, wo, aber es irgendwie Schwarz, Schattierungen von Schwarz sagt mir was. Ja, Aber also ich es ist verbinde es letztendlich nicht mit alles dir. auf schwarz basierend, aber dann eben mit so einem leichten Farbstich. Und ich habe die gesehen und mich sofort verliebt und dachte, okay, wenn es die zufällig in Edinburgh geben sollte, dann werde ich schwach. Also sozusagen mit Ansage. Weil das ist so mein Ding. Und tatsächlich, Isolda hat die vor 2 Wochen oder so in ihr Programm aufgenommen, und es wird sie geben. Richtig, in Isoldas Newsletter habe ich sie gesehen, jetzt wo du es sagst. Ja, also das ist dann schon mal auf der Liste. Ich habe auch schon überlegt, ich fliege mit Ryanair, den Koffer muss ich also auf jeden Fall dazu buchen. Ja, dann solltest du ihn auf dem Hinweg möglichst leer lassen. Ja. Ja. Nein, das wird schon. Also ja, Edinburgh Jahnfest, Karten habe ich, ich mache keine Kurse, ich fahre einfach wirklich nur so hin. 1, 2 Tage werde ich mir auch die Stadt angucken, und ich freue mich schon total drauf. Das ist so der nächste Urlaub, Naja, Urlaub, es ist ein verlängertes Wochenende nur, ne? Das ist so mein nächster Trip, den ich geplant habe. Sehr schön. Da freue Dann ich habe mich ich schon auf jetzt. deinen Bericht. Oh, ja, vielleicht machen wir mit Diana ja auch so eine Live-Folge vor Ort. Ja, Also das könnt ihr Live-Folge machen, jetzt das nicht, ist aber auch irgendwie cool. eine Kleinigkeit vor Ort. Das wäre natürlich gut, wenn wir da was aufnehmen könnten. So wie ihr. Wo wart ihr nochmal? Also wir haben das Ihr auch in wart doch Edinburgh auch in. aufgenommen, witzigerweise. Wir Ja. waren auf dem Rückweg von den Ja. Shetlands. Stimmt. Weil wir in Stimmt, Edinburgh Shetland Wool umgestiegen Week. sind, haben wir tatsächlich auch Ja. in Edinburgh im Hotel aufgenommen. Ja, aber da lässt sich bestimmt irgendwas arrangieren. Sollte möglich sein. Ja. Dann habe ich es endlich geschafft. Seit langer Zeit wollte ich es schon mal, in die Oper zu gehen. Also jetzt auch nicht irgendwie high-end, hochklassisch oder irgendwas, im schicken Abendkleid, weil hier in Frankreich geht man halt auch einfach mal so auf den Sonntagnachmittag in die Oper. Und da war ich mit einer Freundin. Ich weiß, es war jetzt nichts Bekanntes oder so, aber es war für ein Einsteigerstück echt gut. Lucrezia Borgia hieß es, glaube ich. Und ich habe auch vergessen, von wem es ist. Von irgendeinem Ja, kann ich Italiener. dir gerade auch nicht sagen, aber der Name kommt mir zumindest vage bekannt vor. Echt? Wow, hätte Also ich ich gar habe nicht den, gedacht, ja, aber. meine Eltern haben ein Theater- und Opernabo seit ungefähr ich geboren bin. Okay. Und insofern habe ich zumindest diverse Titel schon mal gehört, selbst wenn ich die Stücke dann nicht gesehen habe. Aber den Namen habe ich schon mal gehört, ja. Ja, und das hat mir echt super gefallen. Also das werde ich definitiv wiederholen. Sicherlich hier in Toulouse. Ich würde auch gerne mal in Paris in die Oper, weil da ist es einfach noch ein bisschen, da hat das noch ein bisschen mehr Stil und Charme. Ja, das Also ist noch was ja, muss anderes, nicht ja. immer, aber kann man halt auch mal machen, ne? Ja. Das war die Oper und dann habe ich ja über die letzten Monate so mir so ein paar Sachen überlegt, die ich eigentlich gerne endlich mal machen wollen würde. Und ja, Oper war da auch drauf. Oper ist also abgehakt und ich habe noch was anderes angefangen. Ich lerne fliegen. Cool. Das hattest du mir schon mal irgendwann offline erzählt, dass du das irgendwie Ja. gerne machen wollen würdest, aber jetzt hast du tatsächlich angefangen. Ich habe angefangen, auf Französisch, also Flugphysik und Bernoulli-Kurven und Flugzeugteile auf Französisch ist auch eine Herausforderung, muss ich ganz Ja. ehrlich gestehen. Aber was macht man nicht alles, ne? Du magst Herausforderungen, ist mein Eindruck. Ja. Insofern mache ich mir keine Sorgen. Ja, ich hatte auch meine erste Flugstunde. Oh, es war Oh, so ihr schön, den müsstet sehen, Tag. Julia strahlt total bei dem Wort. Ja! Ja, es war einfach auch tolles Wetter, weißt du, es war relativ früh. Ich bin dann zum Sonnenaufgang auf dem Flughafen gewesen und dann hob sich gerade so der Nebel von den Wiesen und wir hatten strahlend blauen Himmel danach. Und wenn man dann das erste Mal in diesem Flieger sitzt und ich durfte dann oben auch ein bisschen lenken und er hat mir so ein paar Sachen, also mein Fluglehrer hat mir so ein paar Sachen erklärt und dann habe ich halt Sachen ausprobiert. Ich meine, es war einfach zu viel. Ich habe totalen Overload gehabt. Keine Ahnung, was ich tun sollte, wie Sachen funktionieren. Er hat halt vorher auch schon relativ viel erklärt, ne? Es waren einfach unglaublich viele Eindrücke. Naja, so wie die erste Fahrstunde im Auto, wo man auch völlig überfordert ist mit dem, was da so passiert, wenn man es nicht vorher schon kann. Nee, noch schlimmer. Ja, aber ich stelle mir das so ähnlich vor. Also wenn du nicht vorher schon Auto fahren kannst, bevor du in die erste Fahrstunde gehst, ist ja die erste Fahrstunde auch schon völlig krass mit, was muss ich alles tun, was kann ich alles tun. Konnte ich nicht. Also ich habe vorher keine Stunden genommen oder habe nicht noch nie vorher am Steuer gesessen, aber Autofahren ging trotzdem ganz gut. Aber das, also zum einen durch diese dreidimensionale Bewegung wirklich. Ja. Und er hat dann auch gleich am Anfang, um mir so ein paar Effekte zu zeigen, was halt passiert, also was das Flugzeug aufgrund der Beschaffenheit, aufgrund der Bauart, was das in bestimmten Situationen macht, was das für Effekte hat, hat er gleich am Anfang nach dem, also wir sind halt gestartet, dann haben wir natürlich erstmal ein bisschen geguckt und sind gerade ausgeflogen, hochgeflogen, runtergeflogen und dann hat er so ein paar ziemlich extreme Manöver geflogen, scharfe Links-Rechts-Kurven in sehr, sehr schnellem Wechsel. Und da wurde mir schon so ein bisschen mulmig, ne? Also da wurde mir flau im Magen. Ja, klar. Und Wenn du das das schon hat im dann Auto schon nicht gut auch ein. verträgst. Na, wenn ich selber fahre, ist das was Ja, anderes. klar, aber nur wenn du selber fährst. Ja. Und im Flieger werde ich eigentlich sonst auch nicht reisekrank. Da ist Autofahren schlimmer für mich. Aber das waren, ich meine, das ist auch ein winziger Flieger, ne? Das waren dann wirklich so Manöver, wo ich festgestellt habe, okay, ja, wenn ich das selber mache, ist es wahrscheinlich anders. Und dann gibt es einfach so ein paar Spezialeffekte, wo das Flugzeug sich auch ganz merkwürdig bewegt. Wo du hast ja nicht so einen richtigen Referenzpunkt, also nicht wie auf der Straße, wo du sofort merkst, wie du dich bewegst, sondern dein Bauch merkt halt, in welche Richtung du dich bewegst, aber das, was die Augen sehen, passt nicht unbedingt dazu. Und da gab es so ein paar Sachen, wo wir eigentlich gefühlt geradeaus flogen, aber das Flugzeug sozusagen quer zur Flugrichtung stand. Puh. Du wolltest fliegen. Ja, will ich auch weiterhin. Ja, aber das, also dann eben dieses flaue Gefühl im Magen, das geht ja dann auch nicht sofort wieder weg. Und dazu all diese Eindrücke, total die Orientierung verloren natürlich auch. Also bis ich dann so merkt habe, wo die Pyrenäen sind, wo die Sonne steht. Ich bin ja eigentlich sonst relativ gut, was Orientieren angeht. Das war einfach viel. Ich habe jetzt so ein bisschen ich habe jetzt auch das Handbuch dazu. Das heißt, ich habe jetzt angefangen, tatsächlich die Theorie ein bisschen zu lernen. Und also die erste Flugstunde war vor 1,5 Wochen. Wir haben heute Mittwoch, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Ja, Mittwoch. Ja, vor 1,5 Wochen auf dem Samstag. Und jetzt diese Woche Samstag habe ich meine zweite Flugstunde. Ja. Sehr gut, das wird auch da freue ich mich auf deine folgenden Berichte. Das wird cool. Wir müssen wieder regelmäßig podcasten. Ja, Ich brauche vielleicht schaffe ich Updates. es dann. Ja, Updates aus vielleicht dem schaffe ich Cockpit. es. Ich wollte letztes Mal auch Fotos machen, aber ich war einfach so überwältigt und überfordert mit allem, was da passiert ist, dass ich zu nichts gekommen bin. Aber ich werde mal schauen, dass ich das nächste Mal auch ein, zwei Fotos mache. Cool. Ich, wie gesagt, ich Ja. freue mich. Ja. Sehr schön. Ach, ja. Cool, ich glaube, dann können wir jetzt nach, ich weiß nicht, fast 2 Stunden. Ja, ich glaube, wir landen so bei ein Dreiviertel, Ja, irgend anderthalb, ein sowas. Dreiviertel, je nachdem, wie viel wir jetzt noch so wegschneiden, ne? Ja. Naja, wir schauen mal, was wir da so übrig lassen. Auf Ja. jeden Fall haben wir das, glaube ich, jetzt gut ausgeglichen, dass wir fast 2 Monate nichts gemacht haben und wir drücken mal die Daumen, dass das nächste Mal schneller klappt. Ja. Versprechen würde ich es nicht. Nee. Aber wir gucken mal, was wir so hinkriegen. Wir tun unser Möglichstes, wie immer. Genau. Schauen wir mal. Ich bin Gut, gespannt. soll ich mal versuchen, mich zu erinnern, wo man uns überall findet? Ja, mach mal. Ich bin gespannt, Also, ob es mir ja. bekannt vorkommt. Ja, und ob ich nichts vergesse. Das wäre nicht Also schlimm. bekannt vorkommen wird ja alles. Ich fange mal mit der Podcasting auf Deutsch-Gruppe an, weil wir die ja vorhin schon, also ich in erster Linie, schon erwähnt haben. Die Podcasting auf Deutsch-Gruppe auf Reverie, da haben wir unseren Thread, der sinnvollerweise Wollgespräche heißt, so wie auch unser Podcast hier. Außerdem sind Katrin und ich natürlich beide auf Reverie. Katrin als Käthe, Kaete, und ich als Julia 401. Dann haben wir unser Shownotes-Blog natürlich, wo wir ganz fleißig Shownotes auch zu dieser Folge schreiben und veröffentlichen werden. Den findet ihr unter Wollgespräche mit AE, wie ich vorhin festgestellt habe, weil ich das selber nicht mehr genau wusste. Das ist definitiv zu lange her. Wollgespräche.wordpress.com. Dann hat Katrin einen Pinterest-Account, an dessen Namen ich mich gerade nicht erinnere. Ich auch nicht, insofern Gut. man muss sich da so selten einloggen. Entschuldigung. Und es ist halt nicht so ein kommunikatives Ding, deswegen braucht man da die Namen immer nicht so. Das stimmt, aber da hast du offensichtlich deine Rezeptsammlung. Ja, auch. Unter anderem. Und ich habe einen Instagram-Account, nochmal von vorne, unter frau.neumann. Ich glaube, das war's, ne? Frau.neumann. Das kann ich dir ehrlich gesagt gerade auch nicht sagen. Wir sind voll aus der Übung. Naja, egal. Gott, oh Gott, oh Gott. Wer ganz neugierig ist, Oh. muss uns kontaktieren, wenn das falsche Informationen waren. Also, Hin und wieder ist, glaube ich, auch jemand dabei, also von den neuen Followern, die da hin und wieder auftauchen bei Instagram, da sind, glaube ich, auch hin und wieder Mädels dabei, die uns hier im Podcast gefunden haben, Ja. glaube ich, meine Und ich, könnte ich wer mir so dir vorstellen. dringend folgen will und es aus diesen Angaben nicht schafft, kann dich anderweitig kontaktieren, glaube ich. Ja. Ja, ich glaube, das reicht auch, oder? Ich glaube auch. Mehr brauchen wir nicht. Gut, Sehr schön. dann Dann bleibt ja nur noch au au revoir revoir und tschüss. und tschüss.